Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu Omega Tau. Heute wieder mit einer Episode von mir. Und zwar geht es um das Thema Kohlenstoffschichten. Darüber habe ich gesprochen mit Nicolas Wörl und Reinhard Remfort von CENIDE. Das ist das Center for Nanointegration an der Universität Duisburg-Essen. Und wem jetzt die Namen meiner Gesprächspartner bekannt vorkommen, hier ist die Auflösung. Die beiden machen gemeinsam den sehr schönen Podcast Methodisch Inkorrekt, der alle 14 Tage erscheint und dem die beiden naturwissenschaftliche Papers vorstellen und populärwissenschaftlich erläutern. Ich denke, viele von euch kennen den Podcast. Wer nicht, hört einfach mal rein. Das ist sehr nett. Es gibt auch immer ein Experiment, das man zu Hause einfach nachmachen kann. Und ab und zu erzählen die beiden auch Anekdoten aus ihrem Leben als Wissenschaftler. An dieser Stelle gleich noch ein Hinweis in eigener Sache. Es wird ein gemeinsames Hörertreffen von Methodisch Inkorrekt und Omega Tau geben. Und zwar am 3.6., das ist ein Dienstag, abends in Essen. Wir freuen uns, wenn viele Zuhörer zu diesem Hörertreffen kommen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schreibt einfach bis Ende Mai eine E-Mail an feedback@omegataupodcast.net. Dann schreibe ich euch zurück mit genauer Uhrzeit und Ort. Es werden dann da sein der Nicolas, der Reinhard und ich. Markus wird leider nicht teilnehmen können. Also meldet euch zahlreich. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen. So, jetzt aber zurück zur heutigen Episode. Die Episode teilt sich auf in drei Abschnitte. Als erstes geht es um das eigentliche Forschungsthema von Nicolas und Reinhard. Wie gesagt, die Kohlenstoffschichten. Dann sprechen die beiden ein bisschen über die Kindervorlesungen, die sie ab und zu an der Universität Duisburg-Essen durchführen. Und am Schluss sprechen wir noch ein bisschen über ihren Podcast Methodisch Inkorrekt. Im Laufe des Interviews kommen wir auch auf das Thema Raman-Spektroskopie. Dazu noch ein Hinweis. Wir diskutieren da dann drüber, ob die Raman-Spektroskopie den Doppler-Effekt ausnutzt. Und es geht so ein bisschen hin und her in der Diskussion. Ich habe das nach dem Interview nochmal nachgelesen und es ist so, das hat mit dem Doppler-Effekt nichts zu tun. Es geht da um die sogenannte Rayleigh-Streuung. Wenn ihr da genaueres drüber wissen wollt, guckt vielleicht einfach mal auf Wikipedia, da ist das dann ganz gut erklärt. So, jetzt geht's aber los, wie immer mit der Vorstellung von den Gesprächspartnern. Mein Name ist Nicolas Wörl. Meine Ausbildung ist Physiker. Ich habe Physik studiert und mittlerweile bin ich hier an der Universität Duisburg-Essen tätig als Postdoc, also nach meiner Promotion tätig und habe den schönen Beruf, dass ich mich hier mit Materialien beschäftigen kann, dass ich hier forschen kann und so ein bisschen in gewisser Weise mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und an welchem Institut bist du hier? Also wir beschäftigen uns hier mit insbesondere mit einem starken Fokus beschäftigen wir uns mit der Nanotechnologie. Das Institut oder das Projekt, in dem sich alle Nanotechnologie-Initiativen der Universität Duisburg-Essen gegliedert haben, nennt sich CENIDE. Das ist eine Abkürzung für Zentrum für Nanointegration an der Universität Duisburg-Essen. Daher kommen diese Buchstaben. Wie gesagt, wenn man so will, ein Konsortium, also man hat irgendwann festgestellt, dass sich unheimlich viele Arbeitsgruppen an der Universität Duisburg-Essen mit der Nanotechnologie beschäftigen. Das sind Arbeitsgruppen aus der Physik, aus der Chemie, Ingenieurswissenschaften, Biologie, Medizin sogar. Und dann hatte man die Idee, lass uns so dieses gesamte Know-how, was man hat, also dieses Wissen über die Nanotechnologie, die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Feld, lass uns die doch zusammenbringen und lass uns gemeinsam an Problemstellungen arbeiten, um da ja, Synergieeffekte zu erzielen. Und das ist eben mit Zenide gelungen. Zenide ist also dieser Oberbegriff der Nanotechnologie in Duisburg-Essen. Jetzt im Speziellen sind wir aber noch in einem Unterprojekt, was auch dieses schöne Institut hier hervorgebracht hat, dem Netzprojekt. Netz steht für Nano-Energietechnikzentrum. Wir versuchen da insbesondere die Nanotechnologie zu nutzen, um Energiefragen zu lösen. Also wo soll die Energie in Zukunft herkommen? Unsere Gesellschaft braucht immer mehr Energie. Kann die Nanotechnologie was dazu beitragen, diese drängenden Fragen, wahrscheinlich eins der drängendsten Fragen unserer Gesellschaft, zu lösen? Mhm. Okay, und du bist aber heute nicht der einzige Gast, sondern wir haben hier noch jemanden sitzen. Juhu. Ich bin Reinhard Remford. Bin Doktorand hier am Institut, habe auch Physik studiert, mehrere Jahre mit großer mit Ausdauer Erfolg. Und sehr viel, sehr so leidenschaftlich, dass so extra Semester eingelegt ist. Ja, ich bin dann irgendwann mal am Ende meines Studiums in der Arbeitsgruppe gelandet, in der liebe Herr Wörl damals schon als Postdoc arbeitete, habe dort meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann irgendwie da hängen geblieben. Ich fand das Thema interessant, die meisten Menschen da interessant und nett und bin jetzt seit grob 2 Jahren an meiner Promotion, also dabei. So und lange wie lange der, noch? Und wie lange noch? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Irgendwas zwischen 1 und 5 Jahren. Ne? Ja, tatsächlich, um das ernsthaft zu beantworten, also typischerweise dauern Promotionen in der Physik so um die, also 4 bis 5 Jahre, leider manchmal sogar länger. Manchmal. Ja. Aber die sind relativ zeitaufwendig im Vergleich zu Promotionen in anderen Fächern. Ja. Medizin geht dann ja doch eher überschaubar schnell. Ja. Da ist ja dann auch wahrscheinlich eine andere Tiefe dahinter. Ja. Gut, die haben ganz andere Probleme. Die müssen viel mehr globale Dinge lernen. Und die Promotion hat schon, in der Physik soll halt demonstrieren, dass man in der Lage ist, ein Projekt oder ein Thema sehr unabhängig und alleinstehend zu behandeln und irgendwas Neues zu dem Thema beizutragen. Von daher, da ist schon eine Ernsthaftigkeit hinter. Ja. Okay, und der Grund dafür, dass jetzt heute 2 Gäste da sind, abgesehen davon, dass es immer nett ist, mit mehreren Experten zu sprechen, und auch der Grund dafür, dass wir uns hier duzen, ist, dass die beiden Podcast-Kollegen sind, nämlich ihr macht den sehr schönen Podcast Methodisch Inkorrekt, der alle 2 Wochen erscheint und immer sehr amüsant ist. Da können wir ja vielleicht am Ende noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Aber ich würde vorschlagen, dann steigen wir erstmal in euren Arbeitsalltag sozusagen ein oder in eure Forschungsthemen. Für das wir bezahlt werden. Genau, machen wir das vielleicht mal als erstes. Wahrscheinlich werden wir diese Folge Kohlenstoffschichten nennen. Das ist zumindest mal so der Arbeitstitel. Okay, der Name ist natürlich jetzt nicht so richtig sexy erstmal. Ne? Ja. Aber ich hoffe, wir werden in den nächsten paar Minuten darstellen können, warum das ein spannendes Thema ist. Also sowohl Kohlenstoff als auch dünne Schichten sind ein sehr interessantes Feld, wo sehr viel aktuelle Forschung auch gerade passiert. Ja, genau. Dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Was ist denn Kohlenstoff? Also Kohlenstoff ist erstmal ein Element mit der Ordnungszahl 6. Also Kohlenstoff ist eigentlich ein herausragendes Element, wenn man es vergleicht mit anderen Elementen im Periodensystem. Du hast mal gesagt, das ist das Party-Element, ne? Das genau. Party-Element? Das Party-Element. Okay. Da, wo der Kohlenstoff ist, da geht's ab. Da gibt's Alkohol. Also tatsächlich, dann bleiben wir beim Party-Element. Ja. Wenn man sich Kohlenstoff anguckt, Kohlenstoff kommt in extrem unterschiedlichen Konfigurationen oder Bindungen vor. Wenn man sich das also anguckt, dein Körper besteht zu 20% aus Kohlenstoff. Mhm. Wenn man vom Wasser mal absieht, sogar weit über 50%. Alkohol natürlich, Reinhard hat es gerne gesagt, besteht zum Teil aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist extrem bindungsfreudig. Und das macht es eben auch zum Baustein des Lebens oder im Grunde genommen zu diesem kleinsten Legostein, wenn man anfängt, Moleküle oder Proteine aufzubauen, dann ist Kohlenstoff immer wichtig. Kohlenstoff ist doch auch das, was die organische Chemie von der anorganischen trennt, ja, oder? Ja, ich habe mal einen interessanten Vergleich gelesen. Ich glaube, es gibt 4 Millionen bekannte organische Verbindungen, also Organik heißt jetzt Kohlenstoffverbindung, 4 Millionen. Und das steht im Vergleich zu nur 100.000 nicht, also anorganischen Bindungen. Da siehst du, wie extrem bindungsfreudig der Kohlenstoff ist. Der bindet sich eben unheimlich gerne mit Sauerstoff, mit Wasserstoff. Und hat auch diese Fähigkeit, diese langen Ketten aufzubauen, also so Kohlenstoffketten. Und wenn du so ein Element hast, was eben solche komplexen Strukturen aufbauen kann, Ketten, dann siehst du, dass du da eine Möglichkeit hast, eben sehr, sehr verschiedene Bausteine des Lebens zusammenzusetzen. Mhm. Und das macht den Kohlenstoff erstmal grundsätzlich als Element schon sehr faszinierend. Wobei man natürlich sagen muss, wir als Physiker interessieren uns gar nicht so sehr, also wir interessieren uns nicht so sehr dafür, welche, also für dieses Baustein des Lebens, sondern vielmehr für die kristallinen Formen des Kohlenstoffs. Wenn du dir anguckst, wie in der Natur kristallinen Kohlenstoff vorkommt, dann ist er zum einen, kann der als Graphit vorkommen. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber das sind so Sechseckringe. So Ringstrukturen, die nebeneinander angeordnet sind. Das ist der Graphit, den du zum Beispiel in deinem Bleistift findest. Mhm. Das ist die eine Form auf der einen Seite. Und die andere Form ist der Diamant. Der ist grundsätzlich anders aufgebaut. Da ist so ein Kohlenstoff in der Mitte und 4 Kohlenstoffe drumherum angeordnet, in so einer eher dreidimensionalen Struktur. Das sind die zwei kristallinen Formen, in denen du den Kohlenstoff im Wesentlichen in der Natur findest. Ja, das Faszinierende daran ist, dass es beides 100% Kohlenstoff. Das Einzige, worin sich das im Großen und Ganzen unterscheidet, ist, wie diese Atome angeordnet sind und miteinander verbunden sind. Und die Eigenschaften sind extrem, die sich dadurch ändern. Also zum Beispiel der Graphit, der relativ weich ist und so und dunkel, schwarz. Und dagegen halt der Diamant hochtransparent, steinhart. Da, also teuer. Ja, aber das ist genau der Punkt. Also du hast das gleiche Atom und trotzdem so unterschiedliche Eigenschaften. Und was ist Kohle? Kohle, so wie es hier im Ruhrgebiet für viele Jahre gefunden wurde, ist kein reiner Kristall. Damit fangen wir schon mal an. Also die Unterscheidung, die wir gerade gemacht haben, Graphit und Diamant, das sind erstmal die reinen Kristalle. Okay. Und dann gibt es eben Mischformen, also wo du anfängst, Defekte einzubringen in diese rein perfekten Kristalle. Kohle ist, wenn du es einordnen möchtest, hier zwischen diesem Diamant und dem Graphit, dann bist du in dem Graphit, also bist du nah am Graphit, also in dem SP2 gebundenen Kohlenstoff, also nah dem graphitischen Kohlenstoff. Ja, sieht ja auch so ähnlich aus. Genau, ja, genau. Ja. Was übrigens auch noch, was man dann noch machen kann, weil du das mit der Kohle gerade angesprochen hast, und was wir hier auch tun, ist eben diese Mischform herzustellen. Du kannst also nicht diese reinen Kristalle nehmen, also den Diamant und den Graphit, sondern du kannst so amorphe Strukturen machen. Amorph würde man glasartig übersetzen, so durcheinander gewürfelte Strukturen, wo du sowohl graphitische Anteile hast, als auch diamantartige Anteile. Und wir können, also nicht nur wir, aber Materialwissenschaftler können eben die Anteile in solchen Schichten von diesem graphitischen und diamantähnlichen Kohlenstoff zusammensetzen und so immer neue Materialien kreieren mit Materialeigenschaften, die du für spezifische Anwendungen brauchst. Mhm. Und das macht eben den Kohlenstoff für uns als Materialwissenschaftler, Physiker, Materialwissenschaftler, extrem spannend, weil du den immer neu zusammensetzen kannst, allein schon mal den reinen Kohlenstoff, aber dann auch insbesondere in Kombination mit noch weiteren Elementen. Also wir hatten gerade schon davon gesprochen, dass man Sauerstoff einbringen kann, Wasserstoff, aber auch Metalle oder Silizium kann man in dieses Kohlenstoffgefüge einbringen und dann immer neue Materialien herstellen für interessante Anwendungen. Kriegen wir jetzt hier die Kurve zu den dünnen Schichten? Also was macht jetzt den Kohlenstoff so prädestiniert für diese dünnen Schichten? Also ich möchte einen Schritt sogar noch weiter zurückgehen, wenn wir über dünne Schichten sprechen. Man könnte sich fragen, warum ist es interessant, sich mit dünnen Schichten zu beschäftigen? Das Faszinierende an dünnen Schichten ist, dass du hast ein Material und du änderst nur seine Oberflächeneigenschaften, weil du eben diese dünne Schicht aufbringst. Aber durch die Änderung der Oberflächeneigenschaften änderst du einen Großteil der Materialeigenschaften eigentlich, weil ein Festkörper eigentlich immer über seine Oberfläche mit seiner Umwelt in Interaktion tritt. Sowas wie sein Äußeres natürlich, sein Aussehen spielt natürlich schon die Rolle, wie die Oberfläche aussieht. Chemische Reaktivität ist häufig die Eigenschaft der Oberfläche. Das heißt, wann immer du die Oberfläche modifizierst, eine dünne Schicht aufbringst, kannst du sozusagen die Eigenschaften des Gesamtmaterials ändern. Und das ist dann natürlich spannend, wenn du sagst, du willst beispielsweise ein billiges Material verarbeiten. Das hat aber nicht die gewünschte Eigenschaft auf der Oberfläche. Beispielsweise, wenn wir schon über Kohlenstoff sprechen, du hast ein Material, was keine besondere Härte hat. Du bringst aber oben auf dieses Material eine dünne Kohlenstoff- und in dem Fall Diamantschicht auf und hast plötzlich eine unheimlich harte Schicht auf diesem makroskopischen Körper und dadurch eben auch diese Härte gewonnen für deine spezifische Anwendung. Denkt man an Biokompatibilität, Implantate, die man in den Körper einsetzt. Da hat man häufig Implantate, die eine gewisse mechanische Eigenschaft haben, die du haben möchtest im Körper. Beispielsweise, wenn man an Stents denkt, also so kleine Spiralen, wenn man so will, die man in Blutbahnen einbringt. Die haben eine gewisse mechanische Eigenschaft, die willst du haben. Aber das Material verträgt sich nicht zwangsläufig mit deinem Körper. Ja. Da kann man beispielsweise auch eine Kohlenstoffschicht aufbringen, denn Kohlenstoff wird erstmal vom Körper angenommen und nicht als Fremdkörper erkannt. Und so kannst du also Materialien biokompatibler oder freundlicher für den Körper gestalten. Ja, jetzt bei deinem Beispiel, dass man eine Oberfläche zum Beispiel härter machen will, da wäre die Frage, warum muss dann die Schicht besonders dünn sein? Ist das eine Kostenfrage? Ist das irgendwie eine Gewichtsfrage? Ich meine, das hängt jetzt wahrscheinlich stark von der Anwendung ab, aber ich meine, mit dünnen Schichten reden wir ja jetzt über so einen Nanobereich. Man könnte ja auch mal eine dickere Schicht Diamant draufpacken. Also die Dünnschichttechnologie spricht eigentlich nicht zwangsläufig von Bereichen im Nanometerbereich, sondern da geht man durchaus auch zu dickeren Schichten, einige Mikrometer beispielsweise. Mhm. Also aber das ist genau wie du sagst, man möchte die Schicht so dick haben, dass sie stabil ist, dass sie hält, dass sie die mechanischen Eigenschaften verleiht, die man haben möchte. Aber dieses Aufbringen kostet natürlich Zeit, das kostet Energie und das will man natürlich so kurz wie möglich machen. Ja. Also wenn wir schon bei diesem Beispiel dieser harten Schicht sind, ein sehr verbreitetes Beispiel und da werden auch Millionen und Milliarden verdient, sind Beispiel Hartstoffschichten auf Werkzeugen. Also Werkzeuge werden dadurch veredelt, dass man harte Schichten aufbringt, um die Standzeit zu erhöhen von diesen Werkzeugen, also dass sie nicht so schnell kaputt gehen und länger arbeiten. Und da machst du genau das. Du bringst eine dünne Schicht auf, einige Mikrometer, eben groß, dick genug, dass sie lange genug halten, aber eben nicht zu dick, damit der Prozess noch vernünftige Dauer hat. Ja, okay. Gut, zurück zum Kohlenstoff. Wie mache ich jetzt aus dem Kohlenstoff dünne Schichten oder warum nehme ich Kohlenstoff dafür? Also der Grund, warum natürlich Kohlenstoff insbesondere attraktiv ist, ist der gleiche, den ich gerade schon genannt habe, als wir darüber gesprochen haben, was Kohlenstoff an sich ist und warum es so ein faszinierendes Material ist. Es ist halt extrem bindungsfreudig. Mhm. Das heißt, du kannst so ein ganzes Parameterfeld aufspannen, indem du den Kohlenstoff unterschiedlich zusammenbaust und dadurch die Materialeigenschaften variierst. Das ist zum einen eben dieses Extrem vom Diamant, super hart zum Graphit, der tendenziell jetzt erstmal ein bisschen weicher ist. Dazwischen kannst du alles einstellen, was du willst. Und dann kannst du noch weitere, das wäre jetzt so auf so einer ersten Dimension kannst du dich bewegen. Und dann kannst du halt noch eine Dimension aufspannen, indem du noch zusätzliche Atome einbringst, um die Materialeigenschaften nochmal zusätzlich zu modifizieren. Ja. Wasserstoff beispielsweise. Damit kannst du einfach, hast du eine riesige Spielwiese an Materialien, die du anpassen kannst auf spezifische Anwendungen. Ja. Und das macht es extrem spannend. Ja. Und da reden wir eben noch überhaupt nicht über besondere Eigenschaften des Kohlenstoffs, auf die wir gleich noch kommen, die Selbstorganisation, die dann zu so faszinierenden Objekten führt wie Graphen oder Kohlenstoff-Nanotubes, Nanoröhrchen. Mhm. Das kommt dann alles noch da drauf. Mhm. Aber erstmal der Kohlenstoff an sich ist einfach schon eine riesige Spielwiese, mit der man sich lange, lange beschäftigen kann. Ja, okay. Ich würde vorschlagen, wir klären einfach jetzt noch so ein paar Grundbegriffe, weil wir die bestimmt nachher noch brauchen. Und dann gehen wir mehr so in das, was ihr hier konkret erforscht. Ist das okay? Ja, unbedingt. Also wir haben jetzt gesagt, dünne Schichten gehen bis ein paar Mikrometer? Ja. Okay. Also das ist immer so ein bisschen eine Definitionssache. Also dünne Schichten würde ich so typischerweise anordnen bis einige Mikrometer, aber dann natürlich tatsächlich runter bis wenige Nanometer. Ja, ja. Gut, das ist wahrscheinlich, also der untere Wert ist wahrscheinlich einfach die Frage, was technisch machbar ist, oder? Man könnte drüber diskutieren, also da wir gleich vermutlich auch drüber sprechen, wenn man beim Graphen ist. Graphen ist dann halt wirklich nur noch eine Monolage, also eine einzige Lage Kohlenstoffatome. Ja. Ob man da wirklich noch von einer dünnen Schicht spricht. Okay. Okay. Das ist eine Definitionssache. Ja, ja, okay. Den Begriff Nano hatten wir jetzt auch schon. Ich vermute mal, das kommt aus dem, also historisch kommt das einfach aus dem Kontext Nanometer-Bereich. Ja. Ja. Ist das irgendwie genauer definiert? Oder also die Nanotechnologie, sagt man, wenn man es nachliest, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ist eigentlich alles unter 100 Nanometern, da spricht man von der Nanotechnologie. Also alle Größenordnungen. Wenn eine Längenskala unter 100 Nanometern ist, also du kannst auch ein sehr lang ausgedehntes Objekt haben, wie beispielsweise dieser Nanotube, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, was einige Mikrometer, Millimeter lang sein kann. Aber diese eine Dimension, also die Dicke, die ist unter 100 Nanometern und dann spricht man klassisch von der Nanotechnologie. Mhm. Also wenn du eine Längenskala unter 100 Nanometern hast, dann darf man getrost von der Nanotechnologie sprechen oder von diesem Regime. Ja, da ist natürlich jetzt die interessante Frage, warum gibt es Nanotechnologie, aber keine Milli- oder Mikrotechnologie? Also irgendwas scheint sich ja zu ändern, wenn man in den Nanobereich geht. Es scheint ja irgendwie was Besonderes zu sein. Also historisch würde ich dir da nicht recht geben. Es gab schon auch eine Mikrotechnologie, also diese ganze Computertechnologie, die Transistoren, die wurden... Ja, so Mikrosystemtechnik und sowas, ja, richtig. Die wurden immer kleiner und man war auch fasziniert davon, diese Objekte kleiner zu bauen. Du sprichst aber was sehr, sehr Richtiges an und den Knackpunkt. Man könnte genau, die Argumentation könnte man genau so bringen und sagen, okay, was ist das Besondere an der Nanotechnologie? Ich meine, man kam von Millimetern, ist zu Mikrometern gegangen und alles ist kleiner geworden. Jetzt geht man halt nochmal runter und man ist bei der Nanotechnologie. Genau, ja. Aber du hast genau recht. Es ist eben nicht nur ein Skalieren, ein noch kleiner machen, sondern wir erreichen hier ein Niveau, wo sich die Materialeigenschaften nochmal völlig ändern. Wo man plötzlich einen Freiheitsgrad hat, wo du das gleiche Material hast, aber die Materialeigenschaften ändern sich ausschließlich deswegen, weil du das Objekt kleiner machst. Das ist nicht trivial. Ne? Also wenn du mit einem Kupferwürfel anfangen würdest, der groß ist, so 10 cm Kantenlänge, sagen wir mal. Du hast so einen massiven Kupferblock in der Hand. Du schneidest den in der Mitte durch, dann hast du zwei Hälften von diesem Würfel und die Materialeigenschaften beider Seiten bleiben gleich. Ja. Wärmeleitfähigkeit, die Härte, alles bleibt gleich. Das kannst du jetzt nochmal machen und nochmal. Die Materialeigenschaften bleiben gleich. Mhm. Das bleibt auch noch sehr, sehr lange so, bis du eben in diesen Nanometer-Bereich kommst, bis du in einen Bereich kommst, wo du nur noch wenige Nanometer große Kupferwürfel hast, dann passieren extrem spannende Dinge. Zum Teil Dinge, die haben die Materialwissenschaftler überhaupt nicht abgesehen. Woran liegt das? Also warum ändern sich plötzlich die Materialeigenschaften? Nur wenn wir uns die Würfel angucken, wenn du einen großen Würfel in der Hand hast, dann sind die meisten Atome in diesem Würfel, sind im Würfel drin. Ja, die haben also überall, umgeben von anderen Atomen. Genau, ja. Die haben überall Bindungspartner. Über, unter, rechts, links, vorne, hinten. Einige wenige davon sind auf der Außenseite quasi von dem Würfel. Denen fehlt ein Bindungspartner. Mhm. Das ist aber kein Problem, weil es halt nur sehr, sehr wenige von diesen Atomen sind. Das ändert sich aber, wenn du in eine Größenordnung kommst von 10 Nanometer, 5 Nanometer, da wo es wirklich klein wird, 2 Nanometer, plötzlich sind die Hälfte aller Atome an der Oberfläche. Die Hälfte der Atome haben plötzlich fehlende Bindungspartner und suchen natürlich nach Bindungspartnern. Und daraus erklärt sich bereits einige Änderungen an den Materialeigenschaften, die sich dann ergeben. Beispielsweise sind Nanopartikel reaktionsfreudiger, weil sie einfach viel, viel, also im Vergleich zu ihrem Volumen, viel mehr mit der Außenwelt interagieren. Mhm. Den Effekt kennt man zum Beispiel von Staubexplosionen in einer Mühle, genau, ja, oder in einem Bergwerk. Das ist auch der Grund, weil halt die Oberfläche so enorm groß ist, dass die Reaktionsfreudigkeit enorm gesteigert wird. Ah, okay. Dadurch. Ja. Mhm. Und ein sehr prominentes Beispiel zum Beispiel für Nanopartikel, die ihre Eigenschaften massiv ändern, ist Gold. Gold-Nanopartikel, wenn man die in eine Lösung bringt, die sind rot. Knallrot. Was also, heißt, eine Lösung bringt das irgendwie, also, Flüssigkeit, ja, in auflöst. Genau, in eine Flüssigkeit kippt im Großen und Ganzen. Ja. Also und selbst das muss man nicht mal machen. Man kann die auch, also man kann Gold-Nanopartikel nehmen und einfach irgendwo möglichst glatt auslegen quasi und dann sind die auch rot. Ah, ja. Das ist ein sehr schöner Effekt. Das hat man, glaube ich, im Mittelalter auch benutzt, um Kirchenfenster rot zu färben. Das sind quasi gemahlenes Gold, das dann mit in die Schmelze gegeben wurde. Okay, das heißt, diese Änderung der Materialeigenschaften, das trifft auf jedes Element zu. Mehr oder weniger, ja. Also du wirst bei vielen, vielen Materialien wirst du eine überraschende Änderung sehen. Ja, aber man braucht es gar nicht so einschränken. Du wirst bei jedem Element eine Materialänderung oder die Änderung der Materialeigenschaften finden. Ja, ja. Ja, zum Teil mit weil, also um noch vielleicht ein, zwei Beispiele zu nennen, die Schmelztemperatur, also wir haben ja gerade gesehen, diese Atome, die sich im Inneren befinden, haben viele Bindungspartner und sind fest gebunden und die außen sitzen, haben nicht so viele Bindungspartner. Daraus resultiert ziemlich leicht zu verstehen, dass beispielsweise sich auch die Schmelztemperatur ändert. Mhm. Du kannst Materialien viel leichter schmelzen, versintern, wenn du mit Nanopartikeln arbeitest. Mhm. Weil ich gerade mit diesem Kupfer angefangen hatte, diesen Kupferwürfel, den man klein schneidet. Kupfer ist ein Metall, was extrem weich ist. Du kannst es relativ leicht deformieren. Man hat sich mal angeschaut, woran das liegt, mit einem Mikroskop, mit einem guten Mikroskop, warum ist das so? Wenn du dir das anguckst, das Material, dann siehst du hast so Nanocluster, also so, ich erinnere mich nicht mehr, so 7 Nanometer, 10 Nanometer große Cluster, so, ja, Bereiche, die sich gegeneinander verschieben in dem Material. Deswegen ist Kupfer so weich. Mhm. Das ist natürlich die Frage, was passiert mit Kupfer, wenn man ihn kleiner macht als diese 7 Nanometer? Wenn man sich also winzige Kupferknüppelchen anguckt, ist das auch noch so weich? Und dann stellt man fest, nein, das ist immer noch Kupfer, gleiche Eigenschaften, oder zumindest aus dem gleichen Material hergestellt, aber plötzlich nicht mehr so, so weich, sondern plötzlich sehr hart, weil du eben nicht mehr diesen Mechanismus hast, wo Cluster gegeneinander verschieben. Ja. Und so kann man halt Materialeigenschaften ändern, wenn man das Material auf die Nano-Ebene schiebt. Wenn ich jetzt so einen Nano-Baustein habe, ich weiß, das hängt sehr vom Element ab, aber wie viele, sagen wir mal, ich habe irgendwie so eine Nano-Schicht, wie viele Atome sind denn dann da drin oder übereinander? Also eine grobe Faustformel kann man sagen, ein Atom ist ungefähr 0,1, also ist ein Angström, 0,1 Nanometer. Das heißt, wenn du ein Nanometer hast, dann, also einen Würfel mit einem Nanometer Kantenlänge, dann hätte man so grob 10 mal 10 mal 10 Atome. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, kommt ein bisschen aufs Atom an. Das ist nur so eine, habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen. Also sehr grob jetzt. Ne? Ja, kommt auf die Größe des Atoms an. Und aber so als Größenordnung. Als Größenordnung, ja. Ja. Also was ich immer faszinierend finde, ist diese, gut, ein Nanometer ist natürlich schon sehr abstrakt. Ne? Man kann sich wenig nur noch drunter vorstellen. Also selbst wenn man hört, okay, sind nur noch ein paar hundert Atome, das ist immer noch, ist noch schwierig zu begreifen. Also dieser Vergleich mit allem, was wir so in der Natur finden, ist halt auch schwierig. Ne? Wenn man sich rote Blutkörperchen anguckt, die ja schon, oder also sagen wir mal, so ein Haar, so ein menschliches Haar, das ist, glaube ich, so die. Das ist ein Zehntel Millimeter. Zehntel oder? Millimeter, ja. Das ist halt noch riesig, ein rotes Blutkörperchen. Da sprechen wir von 7 Mikrometer etwa. Mhm. Ist halt immer noch 1000-mal größer als das, womit wir hier eigentlich arbeiten. Mhm. Mit dieser Nano, also mit Nanomaterialien. Wobei dieser Vergleich eigentlich nicht so viel hilft, weil was ist ein rotes Blutkörperchen? Ja. Also. Okay, dann habe ich noch einen Vergleich. Okay. Noch einen Vergleich. Aber der hilft auch nicht, müsst ihr mir sagen. Weil tatsächlich verliert man dann so ein bisschen die Vorstellungskraft bei diesen extremen Dimensionen, glaube ich. Aber wenn man einen Meter verhält sich zum Nanometer wie die Erde zu einer Murmel, das ist natürlich auch schwierig, ob man da jetzt viel mehr gelernt hat. Aber man sieht, es sind schon extreme Größenunterschiede, wenn man Meter und Nanometer vergleicht. Ja. Es ist schon faszinierend, dass man solche Materialien damit hantieren kann, arbeiten kann. Und die auch Gewinn bringt und nützlich einsetzen kann. Mhm. Darf ich noch eine Sache zur Nanotechnologie sagen? Klar. Weil ich die Historie finden wir eigentlich immer ganz spannend. Also du hast es ja auch gerade schon, diese Entwicklung eigentlich aufgezeigt. Milli, Mikro, Nano. Man könnte sich fragen, wann gab es die ersten Leute, die sich überlegt haben, okay, wir müssen eigentlich noch kleiner werden als Mikro. Das ist nämlich eine schöne Geschichte, die wir mal gerne erzählen, ist der Erste, der sich eigentlich darüber Gedanken gemacht hat, also macht es Sinn, dass wir noch weiter nach unten gucken auf diese Ebene des Nanometers, war Richard Feynman, einer der wohl berühmtesten Physiker. Der hat 1959 eine Rede gehalten, die hat so rückschauend den Namen gekriegt, There is plenty of room at the bottom. Also wenn man so ein bisschen paraphrasieren möchte, es gibt noch viel zu entdecken ganz unten. Das sage ich auch mal, wenn du mich nach Niveau fragst. Und so. der hat 1959 eben diese Rede gehalten bei der amerikanischen physikalischen Gesellschaft. Und der hat eben genau so eine Vision aufgestellt, was wäre, wenn wir in der Lage wären, einzelne Atome zu nehmen und die zusammenzusetzen, also so einen Atombaukasten zu haben. Ja. Hätten wir da eine völlig neue Chemie, wo wir Moleküle aufbauen können, könnten wir ganz neue Materialien herstellen. Der war eigentlich der Erste, der sich dazu Gedanken gemacht hat, ohne übrigens den Begriff Nanotechnologie wirklich in den Mund zu nehmen. Der hat dann noch, um diese Idee noch so ein bisschen Feuer zu geben, hat er eine interessante, also er nannte es eine Challenge, eine Herausforderung aufgestellt. Er hat gesagt, er bezahlt selber 1.000 Euro an denjenigen, dem es gelingt, eine Buchseite 25.000-fach zu verkleinern. Könnte man sagen, warum ausgerechnet 25.000-fach? Wenn du das kannst, 25.000-fach jede Seite verkleinern, dann kannst du die gesamte Encyclopædia Britannica, also irgendein Lexikon in England, auf einen Nadelkopf schreiben. Da sieht man natürlich, da wird eine echte Anwendung raus. Ne? Das wäre schon eine enorme Datendichte. Und der hat also 59 gesagt, wer das schafft, kriegt von mir $1.000. Und das hat tatsächlich ein junger Physiker deutlich später, 1985, geschafft, Tom Newman. Der hat mit Elektronenlithografie auf einem Nadelkopf die Seite, ich glaube, das war Charles Dickens' A Tale of Two Cities, da drauf geschrieben, hat dann Richard Feynman angerufen und hat gesagt, ich habe es geschafft, ich will meine $1.000 haben. die haben sich dann getroffen. Man sagt, das Schwierigste war gar nicht so sehr das Schreiben der Buchseite, sondern das Wiederfinden der Buchseite auf diesem Nadelkopf. Und Richard Feynman hat dann diese $1.000 an den Studenten bezahlt. Ja, das finde ja. ich eigentlich ganz charmant. Ja. Okay, das heißt, er war sehr vorausschauend. Der ohne Zweifel. 1959 war halt so die Zeit, wo eigentlich alle nicht so sehr in die Nanotechnologie geguckt haben, sondern vielmehr so zu den Sternen. Mm, 59, da haben sich die Amerikaner auf den Weg gemacht zum Mond. Mond, ja. Und dazu sagen, pass mal auf, da unten, da ist noch unheimlich viel zu entdecken. Da passiert, da wird noch viel passieren. Naja gut, und 50 Jahre später verdiene ich mein Geld damit. Ja. Also da sieht man, das war schon eine Vision. Ja, ja. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu diesen besonderen Eigenschaften von dünnen Schichten oder von Nano-Objekten. Kommt das ausschließlich aus dieser Geschichte, dass eben es mehr Oberfläche gibt und dadurch das Bindungsverhalten anders wird, oder spielen da noch andere Sachen eine Rolle, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Also eine Sache muss ich sofort sagen, weil du das gerade erwähnt hast, diese Eigenschaft, dass Gold beispielsweise seine Farbe ändert, ist beispielsweise keine Eigenschaft der Oberfläche eigentlich, sondern eine Änderung der Möglichkeiten der Elektronen in dem Material, wenn man so will, sich in dem Material zu bewegen. Also du hast Elektronenniveaus normalerweise in einem Material. Und beim Gold ist es eben so, dass du diese Elektronenniveaus änderst, wenn du die Dimension dieses Goldpartikels änderst. Und deswegen ändern sich die elektrischen Eigenschaften und damit auch die Farbe des Materials. Ja. Deswegen, da war schon ein Beispiel, was eigentlich schwer zu sagen, ne, finde ich. Wo, also ist ja auch, der Effekt kommt halt auch dadurch, dass du das klein hackst, ne? Gut, ja, eben. Ja, das ist klar, aber meine Frage war, liegt es immer daran, dass dann den äußeren Atomen Bindungspartner fehlen? Also in dem Fall würde ich sagen, nein, weil es geht mehr darum, wie kann sich das Elektron in dem Material bewegen. Also ich würde nicht sagen, dass es immer nur die Oberflächeneigenschaften sind, aber sind häufig kannst du es darauf zurückführen. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, wodurch wird denn bestimmt, wo die Energieniveaus liegen? Hm. In dem Festkörper halt dadurch, wie die Atome angeordnet sind und wo halt Oberfläche ist und wo nicht. Und dadurch veränderst du halt auch die Energieniveaus, in die du die Elektronen anregen kannst. Oder okay, nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin hier nur der Doktorant. Ja, ja, da hast du natürlich recht. Ja, aber das ist halt eine schwere Frage, ne? Im Grunde kann man ja, wenn man so anfängt, kann man alles mit allem begründen. Ja, man schafft es immer wieder darauf, das irgendwie zurückzuführen, weil irgendwo muss ja die Ursache liegen. Und das, wir müssen jetzt nur, Nora geht gleich nach Hause und sagt, okay, die machen nichts außer die Oberfläche. Nee, ich denke, wenn man da tiefer reinguckt, dann kann man wahrscheinlich auch, oder wenn man sich dann fragt, was passiert denn mit diesen Bindungspartnern, die dann nicht vergeben sind und solche Sachen, dann kann man da ja sehr stark dann auch so in die subatomare Ebene irgendwie wahrscheinlich einsteigen, aber ich denke, das brauchen wir jetzt hier nicht machen, weil dann kommen wir irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, da geht's dann subatomar meinst du dann Richtung Quantenmechanik, oder? Ja, zum Beispiel. Ja, es geht dann halt ganz schnell, ganz stark in die theoretische Physik, ne? Also in die Bändermodelle, in die Orbitale, halt wo sich welche Sachen aufhalten können, genau, und so weiter. Ja. Und da, ja, das wird sehr, sehr schnell. Ja. Da bin ich zu dumm für. Dann stelle ich doch vielleicht einfach mal eine andere Frage, nämlich ein Stichwort, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was wir vielleicht kurz erklären sollten, ist das Thema Plasma, weil Plasma werden wir wahrscheinlich auch noch ansprechen, oder? Ja. Was ist Plasma? Also wir benutzen, also wir machen ja, wie gesagt, dünne Schichten. Du warst ja vorhin schon mal ganz kurz im Labor und hast das gesehen. Ja. Wir benutzen, also es gibt einen ganzen Bereich Plasmaphysik. Es gab damals hier an der Uni auch mal den kompletten Bereich Plasmaphysik, bis die Professoren irgendwann zu alt wurden und gegangen sind. Plasma ist ein unglaublich weites Feld. Es ist halt ein Zustand von Materie, und wir benutzen Plasma hauptsächlich eigentlich als Werkzeug, kann man sagen, um unsere dünnen Schichten zu machen. Aber Plasma generell kann man erstmal beschreiben als, also ganz einfach gesagt, ein stark ionisiertes Gas. So, das ist man genauso schlau wie vorher. Ja. Naja, Gas kann man sich ja schon mal was drunter vorstellen. Ja, und stark ionisiert heißt dann im Großen und Ganzen, wir nehmen die Atome, die wir in diesem Gas drin haben, und reißen die ein Stück weit auseinander. Also wir nehmen ein paar Elektronen weg, haben dann die Atomrümpfe und die Elektronen, und wenn man das Ganze ein bisschen separiert und sagen, also es gibt verschiedene Arten, Plasmen zu erzeugen, indem man elektromagnetische Felder anlegt, wie zum Beispiel die eine Anlage, die du vorhin gesehen hast, das war ein Mikrowellenplasma. Da wird Gas in einem leichten Unterdruck halt in eine Kammer gebracht, und dann werden Mikrowellen eingestrahlt, also ein sich schnell änderndes elektromagnetisches Feld, das relativ stark ist. Und jetzt hast du die trägen Atomrümpfe, die ja relativ schwer sind, wo fast die komplette Masse des Atoms drin ist, und die leichteren Elektronen, die außen rum sitzen, einfach aus gedrückt. Das heißt, diese einfache, also diese leichten kleinen Elektronen können wesentlich besser auf das sich schnell ändernde elektrische Feld reagieren als die Rümpfe. Mhm. Das heißt, die Elektronen werden von den Rümpfen quasi weggerissen, beziehungsweise bewegen sich sehr schnell halt in diesem Plasma hin und her, stoßen wieder gegen andere Atome, ionisieren die auch wieder, während die Atomrümpfe, also die Kerne, sich kaum, also nein, kaum bewegen, ist da auch schon wieder falsch, aber sich deutlich langsamer Träger bewegen. Ja. Und das führt dann, also dann hat man im Grunde ein Plasma. Dass jeder Plasmaphysiker, der das jetzt gehört hat, würde mich aufhängen. Also die grundsätzliche Frage ist ja, wenn du dünne Schichten herstellen möchtest, woher sollen sie kommen eigentlich erstmal? Ne? Du willst ein Material aufbringen, bleiben wir beim Kohlenstoff, bei einer dünnen Schicht Kohlenstoff. Irgendwoher muss das Material ja erstmal kommen. Sehr, sehr praktisch, wenn du Materialtransport haben möchtest, was sich anbietet, sind halt immer Gase. Ne? So Gase kannst du in eine Anlage reinlassen. Musst du dir halt ein Gas suchen, wo Kohlenstoff drin ist. Methan beispielsweise ist ein Gas, was wir relativ viel benutzen. Da hast du Kohlenstoff und Wasserstoff. Das kann man benutzen. Jetzt ist nun mal die Eigenschaft von so Gasen, wie wir sie in der Natur finden, dass sie eigentlich ganz glücklich sind als Gas. So, die wollen sich nicht ändern, großartig. Mhm. Das heißt, du hast eine Oberfläche, wo wir eine dünne Schicht aufbringen wollen. Wir strömen unser Gas drüber, aber das Gas hat überhaupt kein Interesse, dann auf dieser Oberfläche zu bleiben. Und was wir hier machen ist, wir müssen diesen Zustand des Gases erstmal ändern. Wir müssen die Moleküle, die ja für sich glücklich sind und das bleiben wollen, was sie sind, die müssen wir aufbrechen, um sie wieder reaktionsfreudig zu machen. Das heißt, wir brechen CH4 Methan auf in Molekülbruchstücke, die dann reaktionsfreudig sind. Jetzt ist halt die Frage, wie willst du dieses Aufbrechen machen? In der Natur, in der Physik halt immer dadurch, dass du Energie zufügst. Energie kann heißen, wir machen das Gas sehr, sehr heiß. Das machen wir hier auch. Das ist thermische Gasphasenabscheidung. Das ist ein Begriff, der sich etabliert hat. CVD, Chemical Vapor Deposition oder auf Deutsch eben Gasphasenabscheidung. Du kannst es thermisch machen, also das Gas sehr, sehr heiß. Dann brechen irgendwann die Moleküle auch auseinander und wollen sich neu binden. Und zum Teil binden sie sich dann eben auf der Oberfläche neu zu einer dünnen Schicht. Oder eben genau so, wie Reinhard gerade erzählt hat, über ein Plasma. Also wir entreißen den Molekülen erstmal ihre Elektronen. Diese Elektronen flitzen dann in unserem elektromagnetischen Feld umher, stoßen mit Molekülen und über diese Stöße brechen diese Moleküle auf und die Moleküle sind dann chemisch reaktiv und bilden dann eine Schicht auf der Oberfläche. Ja. Im Grunde genommen ist das Plasma bei uns oder für uns eigentlich nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um dünne Schichten herzustellen. Ich stelle mir das so vor, jetzt mal in den normalen Bereich übertragen, wenn ich irgendwo irgendwas lackieren will, dann muss ich das, was da am Schluss aufgetragen werden soll, kann ich zum Beispiel irgendwie in eine Lösung bringen, irgendwie flüssig machen. Mhm. Dann hält es sich an der Oberfläche fest und was weiß ich, das Wasser verdampft, die Flüssigkeit verdampft und dann ist es aufgebracht. Ist genau, das so eine ähnliche Vorstellung? Also wenn man es so runterbrechen will, könnte man durchaus sagen, das, was unser Plasma ist, ist bei deiner Farbe dann eben die Spritzpistole, die den Lack fein verstäubt und dann eine glatte Schicht macht. Also auch kleine Bausteine ausbildet in dieser Sprühdüse, und woraus du dann die dünne Schicht machst. Und diese Düse oder dieses Werkzeug ist bei uns eben das Plasma. Wir brechen das Gas auf und haben dann einzelne Bausteine, aus denen wir die Schichten abschalten. Ja. Ja. Okay. Das Plasma ist insofern für uns ein sehr dankbares Werkzeug, weil wir halt sehr frei sind, welche Gase wir in unser Plasma einströmen lassen wollen, welche Gase wir verarbeiten wollen. Das Plasma hat noch eine Eigenschaft, die du gerade schon im Labor gesehen hast. Plasma leuchtet nicht immer, muss man dazu sagen, aber häufig leuchtet es. Und dieses Leuchten können wir als Physiker dann noch interpretieren. Wir können uns also das Plasmalicht anschauen und können dann noch eine Aussage treffen über die chemischen Vorgänge, die gerade im Plasma passieren. Ja. Also eine zusätzliche Untersuchungsmethode, also ein zusätzlicher Weg, den man noch mit so dazu bekommt, neben Massenspektroskopie und Ähnlichem. Ja. Das Schöne bei den Plasmaanlagen ist halt, dass das relativ einfach ist. Also Spektrometer dranhalten und gucken, was im Spektrum so vorkommt. Ja, ja. Das ist leicht zugänglich. Also das haben ja unsere Hörer jetzt leider nicht gesehen. ich konnte da in so eine Kammer reingucken im Labor, wo eben innen so ein kleiner leuchtender Ball. Bereich war, Ball war. Ja. Genau. War der eigentlich warm? Ja, das ist bei Plasmen so ein Problem, wenn man da von Temperatur reden möchte. Weil man muss unterscheiden, was betrachtet man da als Temperatur? Wenn ich mir jetzt die Elektronentemperatur angucke, also wie schnell sich die Elektronen da bewegen, wie schnell die schwingen, ist das schon unglaublich, kann das unglaublich heiß sein. Ja. Wenn ich mir aber jetzt die Atomrümpfe oder die Ionen angucke, die da im Plasma umherschwirren, die können so Zimmertemperatur haben. Also da bei Plasma von Temperatur zu sprechen, ist schwer. Aber, zumindest bei Sonnenplasma. Aber das heißt, man sollte da nicht den Finger reinhalten, aber wahrscheinlich auch wegen der Strahlung und so weiter oder wegen der Felder, die da anliegen. Ja, und das, nicht wegen, dem, wegen ist, der Temperatur an sich. Ja, sagen wir so, das, was du gesehen hast, war ein Mikrowellenplasma. Ja. Also da würdest du quasi deine Hand in die Mikrowelle halten. Genau, ist nicht, nicht so unbedingt, das wird schnell sehr heiß. Aber prinzipiell sind, also es gibt, wie daraus ja schon hervorgeht, verschiedene Arten von Plasmen. Es gibt thermische Plasmen. Die sind aber auch sehr heiß. Ja, genau. Es gibt Plasmen, bei denen dieser Unterschied zwischen der Elektronentemperatur und der Ionentemperatur nicht so hoch ist. Das sind dann Gleichgewichtsplasmen. Die können sehr, sehr heiß sein zum Beispiel. Es gibt dann diese extrem Ungleichgewichtsplasmen, die können Zimmertemperatur haben und sehr kalt sein. Es gab zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir das auch mal gezeigt, ein Paper, dass Plasmen auch benutzt werden, um Verbrennungen und Ähnliches auf der Haut zu behandeln. Also wirklich so ein kleiner Plasmastift, mit dem dann über die Haut gegangen wird. Es ist also wirklich kalt im Großen und Ganzen. Okay. Und du hattest das zugeführte Gas geändert jetzt gerade im Labor und daraufhin wechselte die Farbe von dem Plasma von rötlich zu weiß. Ja, es war eher so lila zu weiß, genau. Ja. Das ist also, da sieht man schon mit bloßem Auge, man kann sehen, wie sich, also man kann an der Farbe des Plasmas sehen, also an dem Licht, das aus dem Plasma abgestrahlt wird, was chemisch drin passiert. Also nicht genau, aber es ist sehr, sehr empfindlich. Also geringste Mengen anderer Atome sind manchmal schon, wenn sie einen strahlenden Übergang haben, deutlich in der Farbe zu erkennen. Es ist Plasma ist zum, also diese Art von Plasma wird in der Chemie auch häufig benutzt, um halt Analysen von unbekannten Stoffproben zu machen. Dann nimmt man ein bekanntes Plasma, sprüht mal ein, was man da so hat und guckt mal, was da so an Licht rausfällt, um das halt zu analysieren. Nochmal zu der Frage Temperatur zurück. Das Plasma, das du vorhin gesehen hast, wenn man das von der Temperatur her einfach so charakterisieren möchte, ist das nicht besonders heiß, also das Plasma an sich, aber dadurch, dass das halt die ganze Zeit auf die Oberfläche dieses Substrats runterregnet sozusagen, da reagiert, erreicht die Probe, die du gesehen hast, schon so 1200 Grad. Okay. Also das sollte man nicht zwingend seine Hand hinhalten. Nee. Ja, nicht. Ne? Ja. Ob Mikrowelle, ja oder nein. Ja, das. Lass mich noch eine Sache zum Plasma sagen, weil wir darüber jetzt so diskutieren, als wäre das so was Ungewöhnliches und völlig Unübliches in der Natur. Im Grunde genommen ist das Plasma oder ist der Plasmazustand nur ein weiterer Aggregatzustand. Mhm. Wenn man sich das anguckt, also wenn man einen Körper hat, der sehr, sehr kalt ist, dann haben wir einen Festkörper. Wenn man ein bisschen Energie hinzufügt, dann wird der flüssig. Wenn man noch weiter Energie hinzufügt, dann wird der Körper gasförmig, verdampft. Und wenn man das weiter treiben würde, noch mehr Energie hinzufügen würde, dann würde sich irgendwann eben Plasma bilden, weil man eben erreicht, dass sich die Elektronen so viel Energie aufnehmen, dass sie sich von den Atomrümpfen trennen. Ja. Wenn man sich jetzt das Universum anschaut, dann stellt man fest, dass dieser Aggregatzustand, eben das Plasma, der weitaus häufigste Aggregatzustand ist. Das meiste, was du findest draußen, sind Plasmawolken oder eben die Sterne. Die Sterne selbst sind eben auch Plasmen. Ja. Klar, da ist wahnsinnig viel Energie. Genau. Deswegen, also so unüblich ist es nicht. Mhm. Zugegebenerweise hier auf der Erde sind natürlich etwas unüblicher. Wobei auch hier siehst du Blitze beispielsweise sind Plasmen. Polarlichter sind... Genau, also Nordlicht sind Plasmen. Auch im Alltag die gut alte Neonreklame ist auch ein Plasma. Mhm. Die Leuchtstoffröhren, die wir hier oder die in fast jedem Büro hast, da sind auch Plasmen drin. Allerdings das, was du da leuchten siehst, ist nicht das Plasma, sondern das ist der Leuchtstoff. Deshalb heißen die Dinge auch Leuchtstoffröhren, der von innen auf dem Glas aufgebracht ist. Der wird aber angeregt durch das Plasma, das da drin brennt. Ja. Okay. Und wenn wir Veranstaltungen mit Kindern machen, ja. Kindervorlesung, dann zünden wir auch Plasmen in normalen Mikrowellen. In Haushaltsmikrowellen. Das funktioniert mit einer Weintraube, drei Stückchen Zwieback und einem Glas. Ja, das habt ihr ja mal sehr schön in der methodisch-inkorrekten Folge. Ja, verdammt. Alles Pulver schon. Habe ich aber noch nicht nachgebaut. Ja, das sollte man mit seiner Mikrowelle auch nicht zwingend machen. Wir haben mal eine günstig erworben, ja. auf die wir im Zweifelsfall verzichten können. Ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Grundbegriffe, die wir klären sollten, bevor wir dann richtig anfangen? Ach, wir haben noch nicht angefangen. Wir sind noch bei den Grundlagen. ich wüsste oder? Jetzt gerade nicht. Also wir können es ja einfach mal versuchen. Wir versuchen. Ansonsten erklären wir noch was zwischendurch. Ja, okay. Wie machen wir jetzt weiter? Wir haben jetzt schon ungefähr einen Eindruck davon, wie man diese Kohlenstoffschichten herstellen oder überhaupt dünne Schichten herstellen kann. Was macht ihr denn jetzt? Was erforscht ihr denn jetzt hier? Stellt ihr diese Schichten her oder kauft ihr diese Schichten und guckt sie euch an? Also das, was uns eigentlich interessiert, sind zwei Dinge, wenn man es so aufspannen möchte. Wir wollen zum einen, nein, wir kaufen diese Materialien nicht, sondern das ist eins der Dinge, die uns wirklich interessiert. Wir wollen diese Materialien herstellen. Also es geht auch um die Erforschung des Prozesses, wie man das macht. Absolut, ja. Okay. Denn die Materialien, die wir hier üblicherweise herstellen, die sind nicht zu kaufen. Wir machen Grundlagenforschung, ja. allerdings anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Also wir haben schon häufig haben wir Anwendungen im Hinterkopf, für die unsere Materialien geeignet sein können. Aber wir stellen Materialien her, die es so eigentlich nicht gibt, die so noch nicht gemacht worden sind. Das interessiert uns extrem. Also und das ist auch ein sehr anspruchsvolles Thema, weil wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie viele Möglichkeiten beispielsweise der Kohlenstoff hat, sich zu binden. Ja. Und wir haben kurz darüber gesprochen, wie wir diese Schichten herstellen, eben aus dem Plasma. Da hat man unheimlich viele Parameter, also unheimlich, wenn man es auf die makroskopische Welt bringen will, unheimlich viele Knöpfe und Drehregler, an denen man spielen kann, um diese Eigenschaften der Schichten zu ändern. Ja. Und das ist unheimlich spannend, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Synthese, mit dieser Herstellung. Das muss ja dann aber noch wirklich echte Grundlagenforschung sein, weil wenn es da nur um die prozesstechnische Auslegung ginge oder sowas, dann würden diesen Job ja Ingenieure machen und nicht ihr als Physiker. Also wenn es darum ginge, das zu skalieren, dass es in großtechnischen Anlagen verwendet werden kann oder sowas. Das macht ihr hier das ja nicht. Das ist häufig nicht, oder das ist eigentlich nicht das, was wir machen. Mhm. Ja, wir machen sozusagen die Studien, wir stellen häufig Materialien her, die wir dann charakterisieren. Denn das ist das zweite Standbein, über das ich eigentlich noch sprechen wollte, eben die Charakterisierung der Eigenschaften, erstmal der physikalischen Eigenschaften, also ja, der physikalischen Eigenschaften oder chemischen Eigenschaften, aber dann auch hin zu den Funktionseigenschaften, also Härte beispielsweise oder die Reibeigenschaften von so einer Oberfläche beispielsweise sind. Diese Charakterisierung interessiert uns auch. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage war, was ihr hier eigentlich macht. Ja. Und wir haben jetzt zwei Punkte. Das eine ist eben die Herstellung von diesen dünnen Schichten, das andere die Charakterisierung. Genau, ja. Zu dieser Herstellung oder zu dem eigentlichen Ziel fällt mir noch eine Frage ein. Geht es bei dünnen Schichten immer um Oberflächen? Also geht es immer um Beschichtung am Ende in der Anwendung oder kann man sich auch andere Anwendungen vorstellen? Also es geht nicht immer nur um Oberflächen. Also wenn wir jetzt über Oberflächen sprechen, dann klingt es so, als würden wir immer Werkzeuge beschichten, um die von außen hin härter zu machen. Zum Beispiel, ja. Oder optische Eigenschaften ändern von irgendwas, was man anguckt, genau, oder ja. Sowas. Wir beschäftigen uns auch mit anderen Anwendungen. Da werden wir, glaube ich, gleich, wenn wir über den Diamant sprechen, nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, mit thermoelektrischen Eigenschaften von diesen dünnen Schichten. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Oberfläche, wie dieses Material jetzt mit der Umwelt interagiert. Sondern mehr um die Eigenschaften des Materials in der dünnen Schicht. Also da, aber da können wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen genau, also das kann ich gleich noch mal etwas präziser sagen, wenn wir darüber sprechen. Ist vielleicht eine blöde Frage, aber kann man eine dünne Schicht so verwenden wie so ein, kennt ihr diese, Faschingsmasken, die man als Kind gemacht hat, Luftballon aufblasen, so Papier ja, mit Pappmaché drauf und dann den Luftballon kaputt machen und dann kann man so ein Objekt nur aus einer dünnen Schicht machen? Ja, das geht. Man kann zum Beispiel dünne Diamantschichten auf Silizium aufwachsen, was wir auch gemacht haben. Wenn man jetzt, also man muss das manchmal sogar machen, wenn man die Eigenschaften dieser Schicht unabhängig vom Substrat drunter sich angucken möchte. Wenn man zum Beispiel die Wärmeleitfähigkeit von solchen Schichten messen möchte, ist das natürlich doof, wenn das auf einem Substrat ist, das unglaublich gut zum Beispiel Wärme leitet, weil dann kriegt man das nicht gemessen. Die Möglichkeit, die man dann machen kann, ist zum Beispiel das Silizium wegätzen. Und das, was dann überbleibt, ist so eine freistehende kleine Diamantschicht. Okay, das ist jetzt zur Charakterisierung. Und gibt es auch eine Anwendung? Auf jeden Fall. Also, also bleiben wir bei diesen dünnen Diamant-Ärmchen. Und da kommen wir schon zur Anwendung. Cantilever, also so kleine Arme, beispielsweise für sehr empfindliche Tastinstrumente, wo du über Oberflächen drüber messen möchtest. Da hast du so eine kleine Nadel, also ein Ärmchen. Und die ziehst du über eine Oberfläche und misst dann die Auslenkung dieser Nadel, ob die nach oben oder nach unten geht, um die Rauigkeit von der Oberfläche zu messen. Wenn du so eine kleine Nadel baust, die wirklich extrem kleine Rauigkeiten messen möchte, dann gehen die natürlich auch leicht kaputt. Es sei denn, du baust die aus einem Material, was extrem hart ist, extrem stabil. Da sind wir natürlich wieder beim Diamant. Solche Cantilever aus Diamant zu bauen, ist zum Beispiel eine Anwendung, die realisiert wurde. Okay. Okay, zurück zu diesen zwei Punkten, dünne Schichten herstellen und Charakterisierung. Geht ihr dann da so dran, dass ihr euch eine Anwendung überlegt oder eine vorgegeben bekommt und dann überlegt, was für eine dünne Schicht bräuchte man denn dafür? Das ist irgendwie so theoretisch, was weiß ich, Berechnungen, Simulationen macht, welche Materialien ihr da verwenden wollt, die dann herstellt und anschließend charakterisiert? Das wäre natürlich die, also die Königsklasse wäre, wenn man, und das versuchen wir auch immer, dass man sein System, sein Beschichtungssystem so gut verstanden hat, dass man es eben auch in mathematische Modelle fassen kann, um vorhersagen zu können, was, wenn man einen Parameter ändert, also sagen wir mal, wir lassen mehr Gas rein oder weniger oder machen wärmer oder weniger warm, dass man dann durch diese Modellierung, durch diese mathematischen Modelle sagen kann, okay, am Ende kommt diese Schicht mit den Eigenschaften raus. Das ist die Königsklasse und das können wir für manche Schichtsysteme und für manche Parameterbereiche. Also wir können voraussagen, wenn wir bei der Diamantabscheidung den und den Parameter ändern, dann wird die Schicht eher härter oder weniger hart. Mhm. Die Kristalle größer oder drehen sich in eine andere Richtung. Wenn wir jetzt behaupten würden, das würden wir immer so machen, dann wäre das gelogen. Viele Materialien, viele Strukturen entdeckst du auch so ein bisschen zufällig, muss man ganz klar sagen. Dann versucht man halt zu verstehen, warum haben sich diese Strukturen gebildet? Was lernen wir daraus? Welche Physik steckt dahinter? Welche Chemie steckt dahinter? Dann erzeugt man neue Modellierungen, die dann über die man dann versteht, was man gemacht hat eigentlich. Häufig ist es in so einem Fall dann auch so, wenn man irgendwas was Neues entdeckt hat, was man so nicht erwartet hat, dass man dann anfängt zu überlegen, so wofür könnte das denn gut sein? Also das Es ist natürlich immer schön, wenn man eine Idee hat, was man machen möchte und dann seinen Prozess so gut verstanden hat, dass man es machen kann. Ja. Aber die andere Richtung passiert mindestens genauso oft, dass man halt was hat, was man vorher nicht erwartet hat und sich dann überlegt, oh, das könnte ja ganz interessant sein für das und das. Ja. Das ist klar. Wenn man ehrlich ist, wenn man es umgekehrt machen könnte, immer, also wenn jemand käme und sagte, okay, ich habe hier dieses folgende Problem, ich bräuchte diese Schicht, könnt ihr uns die bauen? Und wir würden sofort sagen, ja, können wir, dann müssen wir hier nur an dem Knopf so drehen. Dann wäre es halt wieder eher was für einen Prozessingenieur. Häufig geht es die andere Richtung. Heißt das dann, ihr sitzt morgens am Schreibtisch und überlegt euch, heute könnte ich mal dieses Element dazu mischen? Oder gibt es schon am Anfang immer eine Anwendung und zumindest mal ein Ziel, auf das man losläuft, auch wenn man dann zwischendurch vielleicht abbiegt und sagt, oh, jetzt habe ich irgendwas produziert, was man für die Anwendung zwar nicht verwenden könnte, aber für diese oder jene andere Anwendung? Ja, Reinhard, was machst du eigentlich im Also das würfelst das, aus, was nee, heute. Das ist schon so, man hat ja schon, man hat schon so ein grobes Ziel. Ich meine, man baut ja auch auf den Arbeiten anderer auf. Man erfindet ja nicht das Rad komplett neu, sondern man betreibt Literaturrecherche, guckt, was es so gibt, hat eventuell eine Idee, was man machen möchte oder was mal überprüfen möchte und geht dann mit einem gewissen Ziel daran. Und was ist jetzt zum Beispiel dein oder euer Ziel? Also mein Ziel ist momentan mit meiner Anlage extrem saubere saubere Diamantschichten zu machen. Also die möglichst frei sind von Verunreinigungen, die im Idealfall am Schluss nur noch aus einer Isotopenart von Kohlenstoff bestehen, also aus C12. Da dann gezielte Verunreinigungen, die bestimmte Effekte haben, einzubringen während des Wachstums, im Nachhinein zu untersuchen, verunreinigte Schichten dann nochmal mit reinen Schichten zu überwachsen und so weiter. Also so, ich habe schon ein grobes Ziel, auf das ich hinauslaufe. Und wofür könnte man das dann brauchen? Meinst du jetzt diese reinen Diamantschichten? Da kann man zum Beispiel Stickstoff einbringen in geringen Mengen und dann bilden sich optisch aktive Zentren in Diamant. Das ist diese Sache mit den UV-Störstellen, oder? Da kommen wir gleich noch etwas detaillierter drauf. Okay. Aber also, es ist halt häufig so, dass wir kennen unsere Materialien relativ gut, wir haben daran gearbeitet, wir können die charakterisieren und wir wissen, wie wir die Materialeigenschaften ändern können oder die Strukturen ändern können. Und dann stolperst du über eine Anwendung, über eine Technologie, die vielleicht noch nicht optimiert ist. Und du stellst fest, dass du vielleicht ein Material hast, was für diese Anwendung geeignet sein könnte, wenn du es noch weiter optimierst oder für diese Anwendung einsetzt. Und dann hast du schon mal eine Idee, in welche Richtung du laufen möchtest, in welche Richtung du dein Material optimieren willst. Und das macht man dann häufig, ja. Okay. Und das findet hier statt mit Diamant und genau. Was noch? Also insgesamt natürlich in unserer Arbeitsgruppe mit dem Kohlenstoff. Wir beschäftigen uns eben mit Graphen, mit amorphen Kohlenstoffen, also diese glasartigen. Mit dem Diamant, aber selbst der Diamant ist schon eine ganze Materialklasse. Wir können da relativ große Einkristalle erzeugen, aber eben auch diese ganz kleinen Nanodiamanten. Die Schichten aus größeren Kristallen und kleineren Kristallen haben auch wieder sehr unterschiedliche Eigenschaften, die für spezielle Anwendungen geeignet sind. Ja, ich glaube, Graphen haben wir noch nicht erklärt, oder? Vielleicht sollten wir das jetzt Kann mal machen. Sein, ja. Also Graphen ist einfach, also wenn man sich so ein Graphit, den wir ja vorhin schon hatten, so ein Graphitkristall vorstellt, sagt der Niklas ja schon, der besteht aus so Sechsecken, die so teppichmäßig aneinander sind, also angeordnet sind, so mehrere Lagen und davon dann ganz viele übereinander. Das ist ein Graphitkristall. Ja. Und Graphen ist jetzt eine dieser Lagen. Wenn man so einen Graphitkristall nimmt und eine dieser Lagen quasi abzieht, dann hat man eine einzelne Lage Kohlenstoff in dieser Sechseckform und das nennt man Graphen. Und das hat auch eine Menge interessanter Eigenschaften. Von der unglaublich hohen Reißfestigkeit für diese einzelne Atomlage bis hin zu sehr interessanten elektrischen Eigenschaften. Nochmal zurück zum Graphit. Also man hat da diese mehreren Schichten von diesen wabenförmigen Anordnung von Kohlenstoffatomen. Wie halten sich diese Lagen aneinander fest? Also innerhalb der Lagen sind die relativ festgebunden, aber die einzelnen Lagen unter sich sind lediglich durch Van der Waals Kräfte miteinander verbunden, die sind nicht besonders stark, deshalb lässt sich Graphit auch so leicht halt spalten zum Beispiel in einer Richtung. Also da gibt es tatsächlich keine chemische Bindung. Doch schon, also, aber eine sehr leichte nur, also eine leichte Art von chemischer Bindung. Das sind diese Van der Waals Kräfte. Genau. Wie heißt denn diese chemische Bindung? Kovalent. Also kovalent innerhalb dieser Ringe, die sind sehr stark gebunden. Ja. Also das ist, wenn im Prinzip mehrere Atome sich dann die Elektronen teilen, sozusagen. Das deswegen ist kovalent. Deswegen funktioniert dein Bleistift auch so gut. Da reibst du nämlich einzelne Lagen gegeneinander ab. Ja. Ein Stück vom Graphit bleibt dann eben auf deinem Papier liegen und das ist die Schrift. Und der Rest bleibt eben in der Mine. Deswegen wird diese Eigenschaft, dass eben innerhalb dieser Sechseckringe die Struktur sehr stabil ist, aber eben diese Lagen untereinander sehr schlecht gebunden sind, die wird schon seit vielen, vielen Jahrhunderten ausgenutzt eigentlich. Ja. Okay, und mit dem Graphen habe ich jetzt eine von diesen Lagen. Genau. Die ändert sich aber sonst erstmal nicht. Also nee. Ich muss nur irgendwie eine Lage aus diesem Graphit rauskriegen. Ja. Wie würdest du das machen? Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie das die Ersten gemacht haben. Ein dünnes Messer nehmen und eine Lage abschneiden. Ja, das wird so ein dünnes Messer hast du halt nicht, weil... aber Ansatz ist gut, aber da wird dir das Werkzeug fehlen. Das habt ihr schon mal erzählt, ich weiß es. Ja. Ich hab's nur vergessen. Tesa draufkleben genau, und abziehen. Und abziehen, ja. Und das dann, was abgezogen wurde, nochmal wieder falten und wieder auseinander und das immer wieder. Ja. Und das klingt jetzt so... so low-tech und billig, aber dafür hast du einen Nobelpreis bekommen. Ne? Also, so genau nein. Dafür jetzt nicht. Ne? Aber nein, natürlich fürs Charakterisieren und auch fürs Erkennen der besonderen Eigenschaften des Graphens. Aber die beiden, die dafür den Nobelpreis bekommen haben, die haben dieses Graphen so hergestellt. Ja. Eben mit dieser Exfoliation, also dem Abziehen mit einem Klebestreifen. Ja. Und Reinhard, du hast jetzt gesagt, da ist dann eine extrem hohe Reißfestigkeit vorhanden. Genau, zum Beispiel, ja. Die ist aber in dem Graphit auch schon drin, oder? Also zwischen diesen Ringen, oder ändert sich da tatsächlich die Eigenschaft? Ne, Graphit ist ja auch an sich, also ich hatte noch nicht so oft einen Graphitkristall in der Hand, aber Graphit an sich ist ja auch sehr anisotrop. Also die Eigenschaften des Materials sind extrem abhängig davon, in welcher Richtung man drauf guckt. Also man kann es in einer Richtung gut spalten, in der anderen wird es eher schwer. Ja, ja, okay. Und das kommt halt auch durch diese Lagenstruktur. Ja. Und also die Reißfestigkeit übrigens ist 125-fach größer als die von Stahl im Graphen. Also um mal so einen Vergleich zu haben. Wir konstruieren Dinge aus Stahl, weil wir da eben die Eigenschaften nutzen, dass es eben so stabil ist und so reißfest, wenn wir Brücken bauen. Graphen Tendenz, oder also wenn man es ist natürlich jetzt erstmal dünn, deswegen natürlich so wie mit den Spinnfäden. Also so Spinnenseide hat ja auch 1000-mal stärkere Zugkraft als Stahl oder so, aber es ist halt so dünn, dass man es mit dem Finger durch. Ja, ja, ja, ja. Aber kann, ja, ja, genau. Aber im Vergleich 125-fach stärker. Also da liegt schon ein gewisses Potenzial auch für solche Anwendungen, für mechanische Anwendungen, wenn man davon viel nutzen würde. Ja. Und was ist jetzt, womit beschäftigt ihr euch hier mit Graphen? Also das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil da hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, als du uns gefragt hast, okay, was macht ihr, wenn ihr morgens hier hinkommt und warum überlegt ihr euch oder welche Knöpfe ihr drücken wollt? Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil beim Graphen ist es eben so, du findest ein Material, was ganz tolle Eigenschaften hat. Dann guckst du dir da an, wie wird es hergestellt, und du stellst fest, da sitzen Leute im Labor mit einem Klebestreifen und ziehen kleben den auf einen Graphitkristall auf und ziehen den ab. Ja. Da sagst du natürlich als Physiker oder als Ingenieur, hast du da diesen Wunsch, dieses Verfahren etwas zu optimieren? Das ist ja einfach klar, mit einem Klebestreifen, du wirst das nie, das Material kann so toll sein, wie es will. Das wirst du nicht industriell skalieren können. Du wirst also keine Fabriken bauen, wo Leute mit Klebestreifen sitzen und diese Kristalle abziehen. Kommt drauf an, wo. Ja, kommt drauf an, wo. Und da sitzen wir natürlich mit unseren Anlagen und stellen und sagen, okay, wir beschäftigen uns schon lange mit Kohlenstoffschichten, wir machen schon lange dünne Kohlenstoffschichten. Können wir dieses Verfahren optimieren? Ja. Denn dieses, also wir sagen das jetzt hier so lustig, die haben da mit dem Klebestreifen das abgezogen, aber du hast es da gerade auch schon angedeutet. Das ist ein bisschen mühsam. Ne? Du musst es immer und immer wieder abziehen. Mhm. Und dann hast du irgendwann mal eine Flocke, die nicht gerade groß ist, die dann defektfrei ist. Mhm. Und da stellt man sich natürlich die Frage, haben wir die Möglichkeiten mit unserer Technologie hier, mit unseren unheimlich kontrollierten Bedingungen in unseren Anlagen, dieses Graphen herzustellen? Das ist so ein Grundgedanke, womit man dann anfängt zu arbeiten. Oder habt ihr? Ja, tatsächlich. Ja. Und, okay. Oder auch man, also wir sind jetzt nicht die Ersten, die irgendwie Graphen anders gemacht haben, als das abzuziehen. Das haben vorher auch schon Leute gemacht. Aber das ist dann auch immer die Frage, welche Methode. Man sieht dann, Graphen ist generell dann ein Thema, was interessant geworden ist vor ein paar Jahren. Dann guckt man sich auch mal in den Paper an, wie wurde Graphen so gemacht? Gibt es das auch in der chemischen Gasphasenabscheidung? Dann hat man gesehen, ja, gibt es. Dann guckt man, was es an Papern gibt. Dann hat man gesehen, die meisten Leute haben das auf einer Kupferfolie in einem Ofen gemacht. Also in einem Ofen das Kupfer heiß gemacht, dann die entsprechenden Prozessgase halt mit dieser thermischen Gasphasenabscheidung drüber fließen lassen. Ja, lass mich kurz, weil du gerade gefragt hast, gibt's das? Also die Frage ist ja, und das hast du jetzt gerade schon erklärt, ist ja, wir ziehen eben nicht von einem bestehenden Kristall ab, sondern der Grundgedanke ist einfach, lass uns doch den kleinsten Baustein nehmen, also ein Kohlenstoffatom, und lass uns den auf einer neuen Oberfläche so anordnen, dass sich eben eine einzige Lage Graphen ergibt. Mhm. Das klingt natürlich nach einer Herausforderung und das klingt vor allem so wie diese Vision von Feynman, die ich am Anfang der Sendung erzählt habe, einzelne Atome nehmen und daraus was Neues zu bauen. Es klingt erstmal sehr gewagt, aber da nutzt uns ein Phänomen der Selbstorganisation, das haben wir heute auch schon angesprochen, also dass der Kohlenstoff sich eigentlich sehr gerne bindet und selber die Bindung suchen möchte. Und unter anderem eine dieser Konfigurationen eben diese Sechseckringe sind, eben das Graphen. Wir müssen ihm dann eigentlich nur noch die Bedingungen liefern, die er gerne hätte, also die das Graphen gerne oder der Kohlenstoff gerne hätte, um sich so anzuordnen in dieser Honigwabenstruktur, in dieser Sechseckstruktur. Und das hat jetzt Reinhard gerade schon gesagt, wir bieten dem Kohlenstoffgas, Methan, eine Metalloberfläche an, in dem Fall Kupfer, damit wurde es, glaube ich, das erste Mal gemacht. Also eine sehr, sehr heiße Kupferoberfläche, das Gas kommt dort an, nimmt Energie auf von der heißen Oberfläche, bricht auseinander, dissoziiert, also verliert seinen Wasserstoff. Wir fangen ja mit Methan an, ein Kohlenstoff, vier Wasserstoffatome. Dem rauben wir nach und nach jedes dieser Wasserstoffatome an der Oberfläche. Dann bleibt ein Kohlenstoff zurück, das möchte sich neu binden auf der Oberfläche, auf der Kupferoberfläche. Bildet diese Sechseckringe ganz von alleine, da machen wir gar nichts, wir stellen nur die richtigen Bedingungen ein. Und so schließt sich eine, im Idealfall perfekte Lage Kohlenstoff. Was das Spannendste daran ist oder das Faszinierendste daran, sobald das Gas die Kupferoberfläche nicht mehr sieht, stoppt dieses Wachstum von ganz alleine, weil eben dieser Kohlenstoff, das Kohlenstoffgas, also das Methan, an der Oberfläche nicht mehr zerlegt werden kann, zerhackt werden kann. Weil die Oberfläche eben nicht mehr gesehen wird, das Kupfer. Ja. Und damit stoppt das Wachstum von ganz alleine im Prinzip. Dieses Methan, das man dafür verwendet, ist das ionisiert? In dem Fall auch? Nein. Das ist ganz normales Methan einfach nur. Okay. Genau, aber da bist du natürlich, kannst du morgen bei uns anfangen, weil das ist natürlich der nächste Gedanke. Das war jetzt ein Verfahren. Man bricht das Methan eben an der heißen Oberfläche auf. Man braucht diese extrem heiße Oberfläche, 1000 Grad Kupfer. Okay, also das ist wirklich ein Temperatureffekt. Genau. Dann kann man auch 1000 Grad irgendwas anderes nehmen, oder? Ach nee, das ist ja dann mit dem Anlagern wieder anders. Genau, da muss man mehrere Faktoren berücksichtigen. Ja, aber das ist genau das, worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte. Man hat dann so ein Paper gelesen, sieht, wie die Leute das gemacht haben, macht sich halt Gedanken dazu, wie wurde da das Methan aufgespalten, wie hat sich das angelagert, und dann überlegt man, okay, was haben wir denn für Prozesse, womit wir sonst Schichten machen? Könnte das damit vielleicht auch funktionieren? Ja. Oder funktioniert das damit vielleicht sogar besser oder anders? Oder was passiert, wenn wir das mal bei uns zum Beispiel mit Plasmen versuchen? Bekommen wir großflächiger Methan oder eventuell schon bei tieferen Temperaturen, weil wir diese hohen Temperaturen nicht brauchen, um die Sachen aufzubrechen, weil wir das Plasma ja haben. Mhm. Und muss das Substrat dann immer noch seine 1000 Grad haben oder geht es eventuell auch bei niedrigeren Temperaturen, was ja auch wieder gerade für technische Anwendungen sehr interessant ist, wenn es halt nicht 1000 Grad haben muss. Ja. Und das ist also, so beginnen wir eigentlich unsere Arbeit hier. Okay, also man könnte jetzt in dem Fall mit dem Substrat rumexperimentieren, was man da nimmt, mit der Temperatur, mit Temperatureffekt oder Ionisierung und dann eben Ionisierung auf verschiedene Arten wahrscheinlich. Genau, dann die Gaszusammensetzung, die Leistung, die man einstellt. Das sind alles so diese Knöpfe, von denen der Nikolas gerade gesprochen hat, an denen man halt drehen kann und sich angucken kann, was passiert. Ja. Und wenn man, um genau zu sein, also das sind die Knöpfe, an denen man dreht, und was wir dann natürlich als Physiker gerne noch verstehen wollen, ist, was steckt hinter den Knöpfen. Wir schauen uns dann natürlich so Sachen an wie die Teilchenenergie. Also wir wollen dann, können wir die Energie der Teilchen variieren und welchen Einfluss hätte das auf die wachsende Schicht oder aufs Graphen? Also, weil du das gerade schon gesagt hattest, die Anregungsfrequenz des Plasmas, also Reinhard hat heute mit einer Mikrowellenplasmaanlage gearbeitet, wir haben aber auch Radiofrequenzplasmaanlagen, also unterschiedliche elektromagnetische Felder, die das Plasma anregen, führen dazu, dass die Teilchen unterschiedliche Energien haben, und das kann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die entstehende Schicht haben. Mhm. Und das als Physiker interessiert uns natürlich, was passiert da auf dieser Ebene, auf dieser atomaren Skala, wie setzen sich diese Schichten zusammen? Was können wir über die Physik dort lernen? Ja, und vor allem passt das, was wir beobachten, passt das zu dem Modell, von dem wir glauben, wie es da, also was da abläuft? Ja. Ist das, was wir messen, konsistent mit dem, von dem wir annehmen, was da passiert? Ja. Oder wenn es halt irgendwo überhaupt nicht passt, muss man halt seine Annahmen überlegen, ob das denn überhaupt so passieren kann, wie allgemein geglaubt wird, dass es passiert. Ja. Und dass das was Spannendes. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, an unserem Ausgangsbeispiel mit diesem 1000 Grad warmen Kupfersubstrat. Ja. Warum hört jetzt da der Prozess auf? Also die Temperatur ist ja dann immer noch da. Das heißt, diese Aufspaltung des Methans in Kohlenstoff und Wasserstoff findet weiterhin statt. Aber diese Anlagerung findet dann nicht mehr statt, oder wie? Tatsächlich passiert diese Aufspaltung nicht mehr, weil es nicht nur die Temperatur ist, sondern ein katalytischer Effekt. Also du brauchst die katalytische Wirkung des Kupfers, okay, um bei diesen Temperaturen das Methan aufzubrechen. Ja. Deswegen diese zwei Komponenten, die Temperatur und das Material, sind entscheidend, um diese Energiebarriere zu überwinden, wo du das Molekül aufbrichst. Ja. Und sobald eins wegfällt, in dem Fall der Katalysator, eben das Kupfer, stoppt eigentlich dieser Wachstumsprozess. Ja, okay. Okay, und auf diese Weise könnte ich jetzt Graphen herstellen. Wie könnte ich denn Graphit herstellen? Mit dem gleichen Aufbau? Was müsste ich dann ändern? Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie man Graphit herstellt. Nee, eigentlich macht man das mal unabsichtlich, wenn man es nicht haben will. Ganz viel Kohlenstoff ist immer super. Ja, aber dann wächst du auch kein Einkristall. Ja, nee, das nicht. Das stimmt. Anderes Substrat schon mal. Ein Graphit-Einkristall also schon mal hinlegen. Du müsstest ja Graphit auf Graphit wachsen können, ne? Homoepitaktisch. Aber ich habe es... Habe ich auch noch nie gemacht. Keine Ahnung. Zumindest nicht absichtlich. Ist vielleicht auch ein bisschen eine teure Art, um Bleistifte zu machen. Aber und könnte man mit der gleichen Anlage Diamant herstellen? Also nur an ein paar Parametern drehen? Mit der thermischen meinst du jetzt? Also genau, mit so einem heißen Ofen? Ja. Ja, klar. Also die erste Methode, mit der Diamant hergestellt wurde, das war die... im Englischen Hot-Filament-Methode oder im Deutschen die Heißdraht-Methode. Oder auch Glühbirne. Die ist tatsächlich so komplex wie eine Glühbirne. Mhm. Du hast ein Substrat, was wieder geheizt wird. Das, was gerade unser Kupfer war, wäre jetzt beispielsweise, könnte Diamant sein, Diamant auf Diamant wachsen oder meinetwegen Silizium. Das muss schon heiß sein, auch für die Diamantabscheidung, auch so typischerweise 800 Grad. Aber dann hast du darüber normalerweise noch einen sehr heißen Draht, typischerweise so 2000 Grad. Und diese Energie nutzt du, um eben das Kohlenstoffträgergas und den Wasserstoff, den brauchst du auch noch bei der Diamantabscheidung, aufzubrechen an diesem Draht. Und dann hast du wieder aktivierte Moleküle oder Radikale dann aufgebrochene Moleküle, die dann an der Oberfläche reagieren zu Diamant. Ja. Also der Aufbau ist ein ganz klein bisschen anders. Du hast halt noch dieses heiße Filament mit dabei, aber ansonsten ist im Großen und Ganzen auch nur ein Ofen. Mhm. Ja, also könntest damit, also mit einer umgebauten Glühbirne könntest du im Grunde genommen Diamanten herstellen. Mhm. Und was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen Graphen und Diamant? Also klar, Graphen sind diese dünnen Schichten, also einzelne Lagen. Wenn ich jetzt eine dünne Schicht Diamant mache? Die Hybridisierung des Kohlenstoffs, also die Bindungsart ist eine andere. Da habe ich nicht diese Sechsecke. Genau, sondern du hast so Tetraeder. Also, aber die kovalente Bindung muss doch irgendwie dieselbe sein, oder? Ja, die sind in gewisser Weise. Also bei Graphit hast du eine SP2-Hybridisierung, das heißt zwei der P-Orbitale verschmelzen mit dem S-Orbital und bilden so eine so ein Dreieck, kann man sagen. Und das restliche P-Orbital ist quasi noch da, um die Schichten untereinander zu binden, also dislokalisiert. Und beim Diamant hast du eine SP3-Hybridisierung, das heißt, alle drei P-Orbitale verschmelzen mit dem S-Orbital und bilden so eine Tetraedra-Struktur. Ein Tetraeder ist ein Körper mit eine Pyramide. Vier Flächen? Ja, im Großen und Ganzen, mit einer dreieckigen Grundfläche. Genau, also vier Flächen insgesamt. Ja, genau. Okay. Das heißt, ich kann keine Diamantschicht mit einer Ein-Atomlage herstellen. Weil da gibt es ja keine Tetraeder. Das stimmt, ja. Deswegen wird Graphen auch ich überlege jetzt gerade, ob das einzige, aber ich behaupte jetzt einfach mal, das einzige wirklich zweidimensionale Material genannt, weil du halt eigentlich keine Ausdehnung in die dritte Dimension hast. Du hast keine Dicke mehr. Ich habe, glaube ich, mal was von Silizium gelesen. Ja. Das haben die auch letztens irgendwo hinbekommen, oder? Ja, also es gibt, glaube ich, auch Bornitride, glaube ich, die zweidimensional sind. Also mittlerweile nicht mehr, vermutlich nicht mehr die einzige, aber es ist ein zweidimensionales Material, was halt überhaupt keine Ausdehnung in die dritte Raumdimension hat. Es ist halt nur noch eine Atomlage. Ist ja schon irgendwie krass, oder? Ja. Stimmt dann wiederum auch nicht ganz, weil du eigentlich eine gewisse Welligkeit hast, wenn du Graphen betrachtest. Also es wellt sich so ein bisschen auf. Ja. Damit hast du natürlich schon eine Ausdehnung in der dritten Dimension. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist krass, ne? Weil du hast plötzlich, also du hast ein Material, was du in die eine Dimension nicht mehr kleiner machen kannst, weil es dann weg ist. Das ist schon faszinierend, ja. Ja, und andererseits habe ich jetzt gelernt, eine dünne Schicht Diamant ist mindestens 2 Atomlagen dick. Oh, da kommen wir in einen sehr philosophischen Bereich, über den sich Menschen, die sich mit Diamanten beschäftigen, schon relativ lange sehr heiß diskutieren. Ab wann ist ein Diamant ein Diamant? Ab wann ist ein Kristall ein Kristall? Wie viele Atome brauchst du in welcher Ausrichtung? Also beim Graphen spricht man schon davon, dass wir ein Graphenkristall haben, weil wir diese schöne Kristallstruktur in der Ebene haben, in der Fläche haben. Beim Diamant wäre genau die Frage, wenn du jetzt ein Diamantkristall hättest, der 2-3 Atome in die eine Richtung geht und in die anderen auch jeweils 3 Atome, ob das schon ein Diamant ist oder eben nicht. Also wie viele Bausteine brauchst du, um wirklich von einem dreidimensionalen Kristall zu sprechen? Und was ist so die Durchschnittsmeinung? Ich weiß gar nicht genau, wie die allgemeine Meinung ist, aber ich meine, man kann sich vorstellen, dass die Frage einen gewissen akademischen Wert natürlich erstmal hat, aber auch das interessiert einen natürlich. Denn die Definition eines Kristalls, eines Diamantkristalls, aber Kristall im Allgemeinen, ist eben, dass du wiederkehrende Anordnungen des Kristalls hast. Also du hast kleine würfelartige Strukturen, wo Atome an den Würfelecken sitzen quasi, und die wiederholst du immer wieder. Mhm. Und das ist die Definition eines Kristalls. Und beim Diamant ist es eben der Tetraeder. Ja, also man kann generell Festkörper, also gerade so Kristalle, in so Einheitszellen einteilen, die sich immer wiederholen, genau. Ja. Also aus diesen Tetraedern bildet sich tatsächlich die Diamantstruktur raus. Der Kleinstbaustein eines Diamantkristalls ist nicht der Tetraeder, glaube ich, sondern die Elementarzelle ist so eine Struktur, die daraus aufgebaut ist. Aber die wiederholt sich eben wieder, immer wieder, und deswegen spricht man von einem Kristall, weil die sich wiederholt. Jetzt ist deine Frage, hat halt einen hohen Wert eigentlich. Wie oft muss sich etwas wiederholen, damit man sagt, das ist ein Kristall? Ja, ja. Das ist schon eine interessante Frage. Ich kenne die Antwort nicht. Ich weiß nicht, ob es darauf schon eine allgemeingültige Antwort gibt. Da wurde sich ja auch lange drüber gestritten. Es gab ja noch die Quasi-Kristalle, die zwar eine Nahordnung haben, aber auch keine Fernordnung. Wenn das soweit richtig war, hoffe ich. Da gab es ja auch irgendeinen Preis noch letztens für, oder? War es nicht sogar irgendwas Nobelpreismäßiges? Da gab es so einen Preis. Ja, das war ein Nobelpreis. aber da sieht man schon, wie schwer diese Frage zu beantworten ist. Was ist ein Kristall und was nicht? Ja. Übrigens, die kleinste Zelle von einem Diamant, also diese Diamanteinheitszelle, die, finde ich, ist eine eigentlich der schönsten Elementarzellen von so Kristallen, weil die kann man sich wunderbar vorstellen. Also ging mir zumindest Ach, so. Ehrlich? Ja, das ist ein FCC-Gitter, also Face-Centered Cubic. Das heißt, wir haben ein Quader, also auf jeder Ecke sitzt ein Atom, also das sind schon mal 8, 4 oben, 4 unten, und auf jeder Mittelfläche sitzt ein Atom. Und das Ganze nochmal um ein Viertel in der Raumdiagonalen verschoben, und dann hat man einen Diamant. Also, wenn man sich das nicht gut vorstellen kann, dann weiß ich es. Aber durch diese verschobenen Quader bilden sich dann diese Tetraeder untereinander, oder? Genau. Okay. Ja. Aber das heißt ja, also meine Theorie, dass ein Diamant mindestens 2 Atomlagen sind, kann schon mal nicht stimmen, sondern in dem Fall wären es dann mehr. Ja. Ja. Eine Handvoll irgendwie. Ja, ja, ja. Das, aber gut, Frage ist ja, das, schwer zu beantworten. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn ich so ein Diamantgitter sehe, einfach nur, wie das der Nikolas hier im Büro rumstehen hat. Und mir ein Modell, wohlgemerkt. Ein Modell, ja. Und wenn ich versuche, da drin die Einheitszelle wiederzufinden, das kriege ich nie auf die Reihe. Ich habe so ein ähnliches Modell noch bei mir drüben im Büro stehen, da ist die eingezeichnet. Da sehe ich sie dann, aber so. Okay. Aber ich finde trotzdem, die fand ich in Festkörperphysik toll, da fand ich schon Diamantstruktur toll, weil das eine war, die ich mir vorstellen konnte. Wenn man sich jetzt dagegen mal irgendwie Lithium-Carbid oder so anguckt, hast du viele Freunde? Ja. Nein. Okay, wir hatten ja vorhin schon diese Frage, ob man mit diesem Versuchsaufbau, mit dem man Graphen herstellt, auch Diamant herstellen kann. Da hatten wir gesagt, prinzipiell ja, man muss ein paar Sachen ändern. Da sieht man übrigens wieder ganz schön, dass diese Anlagen, die wir benutzen, eigentlich unsere Werkzeuge sind. Man ändert dann, also du hattest ja diese Sprühpistole zum Aufbringen von Lack als Beispiel gebracht oder als Vergleich. Das ist halt auch wieder so ein bisschen so. Du änderst natürlich ein bisschen die Düse, du änderst so ein bisschen die Zusammensetzung des Materials, was du verdampfen willst in unserem Fall oder aus dem du deine Schicht herstellen willst. Aber das Werkzeug ist fast universal. Also das stimmt auch nicht ganz. Für manche Schichten brauchen wir eine spezielle Anlage. Die muss auch angepasst werden. Aber das ist unser Werkzeug. Ja. Und man kann mit diesem Werkzeug eben Graphen machen. Man kann mit diesem Werkzeug aber auch Diamant herstellen. Mhm. Ja. Und das ist dann eben ein anderes Verfahren, Diamant herzustellen, als das in der Natur vorkommt. Wo das ja über hohen Druck passiert. Genau, ja. Das ist tatsächlich extrem anderes Verfahren, wenn du so willst. Man geht halt fast in die andere Richtung. Die Natur, wenn man sich anschaut, wie da Diamanten entstehen, das ist halt, du startest mit Kohlenstoff, Graphit, und den presst du unter sehr hohem Druck und sehr hoher Temperatur. Und dann entsteht Diamant. Mhm. Das kann man übrigens auch machen. Also das kann man auch künstlich machen, das wird auch gemacht. So wurden auch die ersten gemacht, die ersten synthetischen Diamanten in den 50ern. Das ist halt von der Größe sehr beschränkt. Auch, ja. Gibt es einige Nachteile, kommt immer auf die Anwendung an. Ne? Also wenn du das so machst, du hast ganz genau recht, du bist in der Größe beschränkt, denn du kannst einfach auf einem je nachdem, wie groß dein Volumen ist, also wie viel Diamant du machen möchtest, dann musst du einfach diesen unheimlichen Druck aufbauen. Und den kannst du eben nur auf einem gewissen, in einem gewissen Volumen aufbringen mit normalen Mitteln, mit großen Pressen. Und da bist du, genau wie du sagst, beschränkt, ja. Und das auch homogen zu heizen, dass das überall halt in diesem Zustand ist. Ich meine, der Grund, warum das funktioniert, ist, weil Kohlenstoff bei einer gewissen Temperatur und einem gewissen Druck, wenn man sich das Phasendiagramm anguckt, da dann Diamant die stabile Form darstellt, also die stabile Modifikation dieses Kohlenstoffs. Und das bewegt sich in so einer kleinen Energiesenke, kann man sagen. Und wenn man über diesen Energiehuckel oben einmal drüber ist, dass sich der Graphit quasi in Diamant verwandelt hat, dann bleibt der da, auch wenn man mit der Temperatur wieder runtergeht. Aber um da hinzukommen, muss man es halt schaffen, dass homogen überall dieser Zustand erreicht ist. Weil wenn irgendwo quasi das nicht mehr erreicht ist und irgendwo Graphit ist und das nicht in diesem Gleichgewicht ist, in diesem Instabilen, dann fällt es halt auch wieder zurück in diesen Graphit-Zustand sozusagen. Genau das Gleiche kann auch in einem Prozess passieren, wenn man sein Substrat zu sehr heizt zum Beispiel und seinen Diamantkristall in so einen kritischen Zustand bringt. Dann kann das auch, wenn man ein bisschen Pech hat, passieren, dass man nach ein paar Sekunden dann nur noch einen Graphitblock liegen hat, anstatt den Diamanten, der da vorher lag. Ja, ja. Diamant ist zwar schon eine Form von Kohlenstoff, die dann auch bei unserem, also bei Raumtemperatur und 1 bar Druck stabil ist, aber halt auch nur in dem Rahmen, solange es in dieser Energiesenke quasi liegt. Wenn man es einmal darüber hinaus schubst sozusagen, dann fällt es wieder in den energieärmeren Zustand halt ins Graphit zurück. Mhm. Okay, das heißt, man kann Diamant künstlich herstellen über viel Druck und viel Temperatur, also die Erde nachahmen. Dann kann man das über das Verfahren machen, wie ihr es hier macht. Genau. Das ist diese Sache mit diesem Filament, was ihr erklärt habt, oder? Nee, das ist ein altes, oder das war das erste Mal, dass man es geschafft hat, das im Niederdruck zu machen, also im Unterdruck, in einer Vakuumanlage. Da hat man so typischerweise Ja, also die ersten Experimente, ich würde sagen, Zehntel Bar, also das Bar ist das ist der Normaldruck und da ist man so auf ein Zehntel gegangen, etwa Zehntel, ja, vielleicht auch ein Hundertstel. Also ich kenne die ersten Arbeiten, kenne ich nicht so genau. Das ist auch schon, wie gesagt, auch alles schon relativ, also so diese ersten Versuche, Diamant künstlich herzustellen, also in diesen Pressen, das waren so in den 50ern. Wobei, das wird immer noch großindustriell gemacht. Ne? Genau, also, ja, das wird also immer noch großindustriell gemacht. Diese Diamanten, die aus den Pressen kommen, die sind optisch nicht sehr ansehnlich, die sind sehr extrem gelb, weil viel, viel Stickstoff drin ist, weil sie halt bei diesem hohen Druck hergestellt werden. Da ist viel Stickstoff drin. Die haben aber mechanisch genau die Eigenschaften, die normale Diamanten auch haben. Das heißt, wenn man die braucht für Werkzeuge, für Schneidwerkzeuge oder Sägen, dann sind die wunderbar geeignet. Mhm. Und deswegen werden die großindustriell hergestellt. Also in China beispielsweise, da gibt es riesige Städte tatsächlich, die sich darauf konzentrieren, Diamanten herzustellen. Und da stehen Fabriken mit Hunderten von diesen Pressen, wo wirklich im Minutentakt diese Diamanten rausfallen und Arbeiter sind damit beschäftigt, die zu sortieren. Mhm. Das sind riesige Industriekomplexe. Also es wird gemacht, aber eben halt nur für Anwendungen, für mechanische Anwendungen. Ja. Die Hot-Filament-Variante, die wir gerade erklärt haben, die kamen dann, ich glaube, so in den 60ern mit dazu. Allerdings hatte man da noch nicht ganz verstanden, was so die Schlüsselsachen sind, die man braucht, um ordentliche Diamanten zu wachsen. Das heißt, die Schichten waren teilweise noch sehr graphitisch, viele Verunreinigungen und so weiter drin. Das hat man irgendwann ein bisschen besser verstanden, dass zum Beispiel der atomare Wasserstoff in dem Prozess eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt oder mehrere wichtige Rollen, dass man bei diesem Prozess viel, also nicht einfach nur Methan nehmen kann oder irgendein Kohlenstoffträgergas, sondern noch viel Wasserstoff mit dazu packen muss, dann werden die Schichten besser. Tatsächlich wird Hot Filament heute auch noch industriell benutzt, jetzt wahrscheinlich nicht so viel wie die Hochdrucksynthese in China oder sonst wo. Allerdings kann man damit sehr schön Diamantbeschichtungen machen, also großflächig, weil man das schön skalieren kann. Also man kann sich das vorstellen, alles was man braucht, ist ein heißer Draht und darunter wächst dann quasi der Diamant. Das heißt, man kann sich ein schönes großes Netz irgendwo herziehen und das meterweise quasi beschichten damit. Die sind nicht besonders schön oder man kann schöne Schichten damit machen, auch saubere, auch einkristalline Schichten und so, aber das ist eher nicht so die Methode der Wahl, weil man allein schon dann ist auch wieder die Frage, welche Anwendung man haben möchte. Wenn man, sagen wir mal, optische oder elektronische Eigenschaften des Diamanten nutzen möchte, ist das wahrscheinlich eher nicht so die Wahl, weil man halt immer wieder, man hat immer prozessbedingt Verunreinigung des Filaments mit drin. Mhm. Weil das ja heißt, es wird halt auch zersetzt und so weiter und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, die in den 80ern dann noch mit dazu kam, hauptsächlich in Japan, aber auch in Russland, glaube ich. Wobei die Paper, die wir immer zitieren, sind halt hauptsächlich aus Japan. Es ist in der Zeit auch schwer zu sagen, wo es erst herkam, weil halt Kalter Krieg und ähnliches. Die Möglichkeit, die wir hier auch benutzen, das Ganze mit einem Plasma zu machen. Also ohne irgendwelche Elektroden oder ähnliches das Gas anzuregen, ohne fremde Metalle noch mit da drin und damit sehr saubere, sehr reine, einkristalline Schichten zu machen, mit denen man dann, also bei denen man wirklich auch die Eigenschaften des Diamanten nutzen kann, die bei den anderen Verfahren halt nicht nutzbar sind, wie zum Beispiel Nikolas gerade schon sagte, diese Hochdruckdiamanten sind immer extrem mit Stickstoff verunreinigt, also immer sehr, sehr gelb. Ist jetzt für optische Sachen nicht unbedingt schön. Ja. Und teilweise sind die auch in gewissen Wellenlängen nicht mehr transparent. Deshalb sind sie ja gelb. Ja. Wenn man jetzt saubere Diamanten haben möchte, also Einkristalle, die einen extrem geringen Stickstoffgehalt haben, dann kann man das zum Beispiel mit einer Mikrowellen-CVD machen. Mhm. Und so macht ihr das? So machen wir das. Ja, eigentlich auch schließlich. Ne? Ja. Andere haben wir gar nicht mehr. Und worauf werden die dann abgeschieden, die Diamanten? Das ist auch wieder die Frage, was man damit machen möchte und was für eine Art von Schicht man haben möchte. Ich habe zum Beispiel in meiner Diplomarbeit hauptsächlich polykristalline Schichten gemacht. Das kann man dann zum Beispiel auf Silizium machen oder auf Molybden. Das heißt, man hat ein Substrat Silizium, ein Kristall oder halt ein Stück Molybden und darauf wachsen ganz, ganz viele kleine, also so mehrere Mikrometer groß schon, so 5-6 Mikrometer große Diamantkristalle, die je nach Prozessbedingungen eine verschiedene Vorzugsrichtung haben, in die sie wachsen, also verschiedene Facetten. Oder man hat eine etwas andere Gaszusammensetzung, dann bekommt man nanokristalline Diamanten, die der Nikolas vorhin schon erwähnt hat, die noch kleiner sind, auch wieder andere Eigenschaften haben. Oder man benutzt als Substrat einen Diamant, dann kann man einkristalline Diamanten wachsen. Also man lässt den Diamant quasi weiter wachsen. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn die Substrate nicht so unglaublich teuer werden. Aber da kann man zum Beispiel als Substrat das nehmen, was aus diesen Hochdruckpressen rausfällt. Das ist ja ein Diamant. Ja. Da ist viel Stickstoff drin. Die benutzen wir auch im Allgemeinen. Das sind HPHT, also High Pressure, High Temperature Diamanten. Die benutzen wir als Substrate und wachsen da dann saubere, reine Schichten drauf. Sind die Diamanten, die man für Schmuck verwendet, sind das immer Einkristalle? Sind die deswegen so klar und genau. Funkelnd? Ja. Okay. Aber das kriegt man nicht hin oder kriegt ihr hier nicht hin, mit weniger Geld teure Diamanten zu machen? Also grundsätzlich, wir kriegen es schon mal hin, die zu machen. Das ist ja schon mal. Ja. Wir können Einkristalle machen. Hier habe ich immer einen auf dem Schreibtisch liegen, damit damit man damit angeben kann. Ja. Nee. Man kann die Dinger herstellen, man kann die auch in sehr guter Qualität herstellen. Also den du jetzt in der Hand hast, das ist ein Einkristall, den haben wir in unserer Anlage gewachsen und nachher schleifen lassen in Brillantform. Also deswegen reflektiert er jetzt auch so schön wie ein Diamant. Aber ihr habt da mehr reingesteckt, als der jetzt wert ist. Das ist genau der Punkt. Die Frage ist halt, kannst du es wirtschaftlich machen? Den haben wir nicht wirtschaftlich hergestellt. Okay. Das ist halt auch wieder eine Fragestellung, die uns jetzt nicht so sehr interessiert. Kann man den Prozess so weit optimieren, dass es wirtschaftlich wäre? Also hier haben wir jetzt viel Gas reingesteckt, sehr viel Energie. Wir haben einen einzelnen Diamant in so einer Anlage gewachsen. Man müsste halt mal gucken, wie viel kann man auf einmal wachsen? Wie groß ist die Fläche? Ich denke, da werden sich andere Leute drum kümmern. Ja. Okay, bevor wir jetzt in das Thema Schmuckherstellung abdriften, was bestimmt auch interessant ist, sprechen wir doch mal über die NV-Störstellen, die schon angeklungen sind. Ja, also, mir gefiel eigentlich gerade ganz gut, dass du immer gefragt hast, okay, was treibt euch da an? Ne? Also ihr steht morgens auf und sagt, heute mache ich mal wieder eine mikrokristalline Diamantschicht. Also das kann ja nicht so der Ziel des Forscherlebens eigentlich sein. Deswegen, wir haben natürlich immer schon in gewisser Weise eine Anwendung im Hinterkopf. Diese NV-Zentren, da ist es genauso. Aber ich möchte erst vielleicht ein Beispiel erklären, nochmal, wie wir diese Diamantschichten unterschiedlich abscheiden können und dadurch die Materialeigenschaften ändern können für spezielle Anwendungen. Der Reinhard hat jetzt gerade ganz gut gesagt, je nachdem, wie du die Prozessbedingungen einstellst, kannst du alles herstellen, dünne Schichten aus Nanodiamanten, also wirklich ganz, ganz kleine Diamanten, die in einer Schicht zusammenliegen, also viele Millionen, Milliarden von kleinen Kristallen in einer dünnen Schicht, bis hin zu diesem großen Kristall, den ich dir hier gerade hingelegt habe, der einige Millimeter groß ist, der aber nur ein Kristall ist, ein einziger Kristall, aber der groß ist. All diese unterschiedlichen Diamanten bestehen alle aus dem gleichen Material, aus Kohlenstoff und ansonsten also die Unordnung ist nur eine andere in gewisser Weise. Nanodiamant sind viele kleine Kristalle, die ineinander, also die unterschiedlich orientiert sind. Und bei diesem Einkristall, die sind da halt alle in Reihe und Glied. Und dadurch ändern das so viele Materialeigenschaften. Die thermische Leitfähigkeit ist zum Beispiel eine völlig andere. Bei der Diamant, der Einkristall, der hier auf dem Tisch liegt, ist halt, dass du diesen perfekten Kristall und alles schwingt im Gleichschritt. Das ist der beste Wärmeleiter, den du finden kannst in der Natur. Besser geht's nicht. Der Nanodiamant hast du diese ganz vielen kleinen Kristallen und viele Korngrenzen, nennen wir das, also wo ein Kristall an den nächsten Kristall anstößt. Wenn da Wärme durch möchte, durch das Material, dann wird diese Wärme immer wieder gestreut. Die verfängt sich in dem Material, die kommt nicht so recht voran. Und deswegen ist dort die Wärmeleitung extrem schlecht. Das heißt, wir haben ein Material und wir können die Wärmeleitung von sehr gut, also nicht nur von sehr gut, sondern von dem besten Material der Welt, bis zu sehr, sehr schlecht. Unsere Nanodiamanten sind sogar von der Wärmeleitung schlechter als beispielsweise Glas, was ein amorphes Material ist, einstellen. Und das gibt uns die Freiheit, wirklich für spezifische Anwendungen Material zu liefern. Deswegen macht uns Spaß, mit diesem Material Diamant zu arbeiten. Bei den NV-Zentren, und da wird Reinhard jetzt gleich was zu sagen, ist es was Spezielles. Historisch muss man ein bisschen zurückgehen, weil die Anwendung ist schon ein klein bisschen abgedreht. Da kommt man erstmal nicht so drauf. warum wollen wir NV-Zentren in Diamant einbringen? Und was sind die NV-Zentren? Das erklären wir natürlich auch gleich. was wirklich gesucht wurde oder was eigentlich gebraucht wird, sind quantenmechanische Zustände, um damit Quantencomputer zu bauen beispielsweise. Mhm. Was man da sucht, sind eben beispielsweise Quantenspins, also Spins von Elementarteilchen, Elektronen beispielsweise, also das ist eine Teilcheneigenschaft, die aber, weil wir nur von einem einzelnen Teilchen sprechen, Quanteneffekte oder quantenmechanische Effekte aufweist. Du kannst dieser Zustand des Spins kann überlagert sein mit sich selber, der kann, also wenn man sich den wie so eine Kompassnadel vorstellt, der kann nach oben zeigen, der kann nach unten zeigen, der kann aber auch beides gleichzeitig sein. Das ist so eine Mischung. Genau. Ja. Das ist eine dieser abgedrehten Eigenschaften der Quantenmechanik, auf die wir, glaube ich, heute nicht allzu sehr eingehen müssen. Aber die sind halt für Menschen interessant, die diese Spins nutzen wollen, um daraus Quantencomputer zu bauen. Die haben versucht, diese Quantenzustände herzustellen und damit zu arbeiten. Und das sind riesige Apparate eigentlich gewesen. Sehr komplizierte Aufbauten, denn du darfst diese Zustände nicht stören, denn dann kippen die gleich um, ja, und sind eben nicht mehr überlagert, sondern sind dann nur noch entweder nach oben gerichtet oder nach unten, ja, wenn man von diesen Nadeln spricht. Und da musste man Kühlfallen bauen, natürlich das Labor abdunkeln, super, alles möglich, isoliert, genau, von der Außenwelt, völlig isoliert. Mhm. Und das war so kompliziert, dass man damit eigentlich nicht mehr arbeiten konnte oder sich schwer vorstellen kann, dass man daraus mal irgendwann einen Quantencomputer baut. Und da hat man was Erstaunliches entdeckt beim Diamant. Genau, also generell, um dann nochmal darauf zurückzukommen, es gibt schon, also es wird ja auch immer noch gemacht, man baut Quantencomputer aus extrem kalten Ionen, aber wie du schon sagst, das sind extreme Temperaturen, bei denen das Ganze stattfindet, es ist extrem aufwendig und Diamant oder generell, also Diamant hat die interessante Eigenschaft, dass in NV-Zentren auch solche Zustände existieren und zwar bei Raumtemperatur, die sehr, sehr lange in diesen überlagerten Zuständen existieren können, wenn die einmal darin angeregt wurden. Und zwar sind sie bis hin zu einigen Mikrosekunden. Mikrosekunden klingt jetzt unglaublich kurz, aber für diese Art von Zuständen und für diese Messung ist das eine halbe Ewigkeit. Sehr stabil schon. Genau. Und man möchte die so lange haben, weil man möchte, genau wie in einem normalen Computer, mit diesen Qubits oder also mit Bits generell ja arbeiten. Ich meine, ein Bit, der einfach nur eine Sekunde da ist, davon hat man nicht viel. Wenn man mit dem, oder der ein paar Nanosekunden nur da ist, von dem hat man nicht viel, weil man mit dem nicht arbeiten kann. Ja. Der muss zumindest so lange stabil sein, dass man Rechenoperationen damit durchführen kann. Und genau das bietet ein NV-Zentrum beziehungsweise der Spin eines NV-Zentrums. Jetzt immer noch die Frage, was ist ein NV-Zentrum? Genau. Ein NV-Zentrum ist eine optische Fehlstelle im Diamant. Wir haben ja vorhin schon gesagt, diese Diamanten, die aus den Hochdruckpressen kommen, die sind gelb, weil da Stickstoff drin ist. Ja. Andere Möglichkeiten, die es noch gibt, zum Beispiel, wenn im Diamant Bor mit eingelagert ist, ist der blau. Der Hope Diamond zum Beispiel. Ja. Kann man sich das dann, um auf diesen Tetraeder zurückzukommen, frage ich jetzt dauernd, weil ich mir das so gut vorstellen, ja, kann, ist da dann statt eine, also ist dann eine Ecke zum Beispiel, ist dann ein Stickstoff oder ein, genau, Bohratom? Genau. Okay. Sowas zum Beispiel. Nicht jede Verunreinigung ist natürlich, also das nennen wir, also das ist eine Art der Defekt, seit wirklich ein Atom ausgetauscht, genau, ist. Ja. Manchmal liegen die auch irgendwo dazwischen, ja, in dem Kristall, das kann es auch geben, ja, aber ist schon ganz richtig. In dem Fall, genau, in dem NV-Zentrum-Fall ist es eben genau so. Da sind, okay, ein Stickstoff wirklich an der Stelle, wo eigentlich ein Kohlenstoff saß. Genau, also du hast diesen Tetraeder und du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass in der Mitte dann anstatt ein Kohlenstoffatom ein Stickstoffatom sitzt und es ist ja nicht nur ein Nitrogen Center, sondern eine Nitrogen Vacancy, also noch eine Leerstelle. Das hast du dann, wenn du direkt in direkter Nachbarschaft dieses Stickstoffatoms noch ein fehlendes Kohlenstoffatom einfach nur hast, also ein Loch, das... Ja, das kann man sich im Grunde einfach also so vorstellen. In einem einzelnen Tetraeder wird es relativ schwer, weil dem fehlt dann die Spitze. Das ist, ja. Aber in diesem gesamten Gitter hat man halt an irgendeiner Stelle anstatt eines Kohlenstoffatoms ein Stickstoffatom und direkt in angrenzender Nachbarschaft eine Leerstelle. Okay, das heißt, diese industriell hergestellten Diamanten aus China, die gelben, ja, haben keine NV-Störstellen, weil denen fehlt diese Vacancy. Die haben bestimmt auch welche mit drin. Also wenn man die anregt und misst, wird man garantiert auch welche messen, unter anderem, weil da so viel Stickstoff drin ist, dass garantiert auch irgendwo noch eine Leerstelle gegenüber. Ja. Das größte Problem für die ist, ja, dass du viel zu viele NV-Zentren, genau, hast. Denn du willst eigentlich isolierte NV-Zentren, ja, im, okay, Diamant haben. Okay. Das Schöne ist halt, dass diese NV-Zentren im Diamant ganz herrlich entkoppelt sind von der Außenwelt. Die sind da völlig ungestört drin. mehr oder weniger, sofern du gewährleisten kannst, dass dein Kristall perfekt ist und die einzelnen NV-Zrinten weit genug voneinander entfernt sind. Ja. Aber wiederum auch nicht zu weit, denn du willst die miteinander kombinieren. Aber ich habe nicht, immer wenn da ein Stickstoffatom verbaut ist, auch ein Loch. Nein, genau, das hat man nicht. Man hat zum Beispiel, wenn man diese NV-Zentren erzeugen möchte, kann man das machen, indem man während des Wachstums schon Stickstoff mit einbringt, aber dann hat man, wie du gerade schon gesagt hast, nicht zwingend eine NV-Störstelle drin. Weil man hat Stickstoff, aber nicht zwingend eine Leerstelle in der Nähe. Ja. Dann kann man versuchen, Leerstellen, also Fehlstellen mit reinzubringen, indem man zum Beispiel den Diamanten mit hochenergetischer Strahlung noch bestrahlt und das Gitter ein bisschen kaputt macht. Mhm. Oder man hat im Wachstumsprozess auch zufällig verteilte Leerstellen, die schon mit drin sind, die aber nicht unbedingt in der Nähe des Stickstoffatoms sind. Mhm. Um das Ganze zusammenzubringen, kann man sich die Diamanten dann nehmen und die nochmal in einem Vakuumofen aufheizen, weil ab einer Temperatur von ungefähr 600 Grad werden diese Fehlstellen, also die Leerstellen im Gitter, die fangen an zu wandern. Also die können sich bewegen und wenn die auf das Stickstoffatom treffen, werden die quasi von dem Stickstoffatom eingefangen und bilden dann so ein NV-Zentrum. Ja. Und das, was der Nikolas gerade schon sagte, das, was interessant ist für diese Anwendungen halt des NV-Zentrums, um den Spin auszulesen, ist, dass die, um so eine lange Kohärenzzeit zu haben, um in diesen angeregten Zuständen lange stabil zu bleiben, müssen die isoliert sein. Es dürfen nicht zu viele auf einmal sein. Mhm. Man kann auch ganze Ensemble anregen, aber die sind dann halt nicht so lang stabil wie ein einzelnes. Mhm. Und es gibt schon, also extrem kleinste Verunreinigungen im Diamant stören schon diese Kohärenzzeit. Als Beispiel, das Isotop C12 vom Kohlenstoff hat keinen Spin, also spinfrei. C13 allerdings, das mit 1% in natürlichem Kohlenstoff vorkommt, hat einen Spin. Und das stört schon. Mhm. Also das verringert schon die Kohärenzzeit von diesem angeregten Zustand des NV-Zentrums. Und deshalb versuchen wir zum Beispiel in dieser einen Anlage, die du vorhin gesehen hast, wenn die komplett läuft und reproduzierbare Schichten liefert, die Prozessgase, die benutzt werden, so sauber zu machen, dass wir einen C12 angereicherten Diamantkristall haben, in den wir dann einzelne Stickstoffionen implantieren können mit einem kleinen Teilchenbeschleuniger und dann wieder sauber C12 drüber wachsen, um mal zu gucken, wie sich der Anteil von C13 zum Beispiel auf die Kohärenzzeit des Spins auswirkt. Ja. Oder wie tief dieses NV-Zentrum von der Oberfläche entfernt im Kristall liegt. Das hat auch Eigenschaften darauf, wie hoch die Kohärenzzeiten davon sind. Dazu kommt noch, dass man, wie der Nikolas gerade auch schon sagte, diese NV-Zentren eigentlich nicht mitten im Kristall haben möchte, sondern irgendwo, wo man auch noch drankommt. Man möchte damit ja was machen. Man möchte sie zum Beispiel als Sensor benutzen. Ja. Und also gerade für so eine Anwendung als Sensor möchte man zum Beispiel das NV-Zentrum zwar schon lange stabil haben und ordentlich auslesbar bzw. anregbar, aber trotzdem so nah an der Oberfläche, dass man zum Beispiel ein Magnetfeld damit messen kann. Weil diese angeregten Zustände, also dieser angeregte Spin, reagiert sehr, sehr empfindlich auf Magnetfelder, die sich in der Nähe ändern. Das heißt, wenn man den anregt und dann nachher wieder ausliest, wenn der wieder quasi zurückfällt, kann man sehen, ob sich in der Nähe ein Magnetfeld irgendwie geändert hat. Also man kann Magnetfelder im Nanotesla-Bereich dann damit messen. Wie lese ich denn den Spin aus? Wenn man, also dieses NV-Zentrum ist ja wie schon gesagt ein optisches Zentrum. Das heißt, wenn man mit einem Laser anregt, mit einer gewissen Wellenlänge, dann ich habe in meinem Slam-Beitrag immer gesagt, das winkt zurück. Also es kommt wieder Licht zurück, das aber eine andere Wellenlänge hat als das Licht, was man reingesteckt hat. Abhängig vom Spin. Genau, abhängig von dem Niveau, in dem das angeregt wurde. Ja. Also da, so kann man halt auslesen. Aber auch diese Sache mit dem Anregen und Auslesen ist auch schon fast eine komplette Wissenschaft für sich, weil das auch also sehr schnell sehr kompliziert werden kann. Aber das heißt, ein Sensor, den ich daraus baue, besteht aus diesem Diamant, genau, aus dem Laser und aus dem Empfänger von diesem Wink zurück. Aber das ist dann, also wenn man das einem hat, ist das halt eine Frage, wie man das. Das ist nur noch Verfahrenstechnik. Ja, genau. Das, okay, interessiert euch nicht. Ja. Alles klar. Nein, das stimmt nicht. Also das interessiert uns schon. Aber das ist nicht so trivial. Also du brauchst tatsächlich eine Mikrowelle erstmal, um den Spin überhaupt erstmal anzuregen. Du brauchst den Laser, um auszulesen. Ist nicht trivial, ja. Wenn man dazu ein bisschen mehr nachlesen möchte, kann man mal den Artikel zum Hahn Echo Decay bei Wikipedia nachlesen. Der ist sehr ausführlich. Okay. Das ist wirklich relativ kompliziert, ja. Das Ganze. Aber was jetzt gerade noch eine neue Information für mich war, war, dass eben diese NV-Störstellen nicht nur verwendet werden für das Quantencomputing, sondern genau. Zum Beispiel auch als Sensor. Ja, oder auch als Einzelphotonenquelle für Quantenkryptographie kann man die nutzen. Mhm. Es gibt Haufen, weil also wenn man die reproduzierbar ordentlich in einem Kristall produziert bekommt, gibt es schon haufenweise Leute, die Schlange stehen für Anwendungen dafür. Und habt ihr hier in euren Laboren auch die Möglichkeiten, diese NV-Störstellen zu untersuchen, müsst ihr ja, oder? Sonst wisst ihr gar nicht, was ihr tut. Ja. Nicht alles. Also so die grundlegendsten Sachen, also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit den Diamantschichten an sich, also mit der Erstellung der Diamantschichten. Wir haben halt auch Kooperationsprojekte mit anderen Universitäten, gerade hier im Ruhrgebiet, liegen ja viele Universitäten zusammen und eine von denen beschäftigt sich genau damit, mit der Charakterisierung von NV-Zentren, auch vor allem mit dem Auslesen. Und es gibt eine andere Uni, die mit der wir auch kooperieren, die sich halt mit der Implantation zum Beispiel beschäftigt. Also das ist ein so großes Gebiet, dass jeder eigentlich nur spezialisiert ist auf ein kleines Teilgebiet, aber durch die Zusammenarbeit halt der verschiedenen Universitäten man schon eine relativ geballte sowohl Synthese als auch Analytik hat, um die ganzen Sachen ordentlich zu untersuchen. Okay, also die Implantation ist jetzt hier nicht dein Schwerpunkt. Nein, aber was ich noch bei dem Wachstum der Schicht mache, ist oder versuche, ist Delta-Doping. Das heißt, während des Prozesses, also man muss sich das so vorstellen, so ein Diamant wächst jetzt nicht in einer halben Stunde, hat man da einen Kubikzentimeter, sondern das sind eher so ein paar Mikrometer pro Stunde und das ist dann schon schnell. Während dieses Prozesses versuche ich zum Beispiel einmal kurz für einen kurzen Moment Stickstoff im Prozess zuzulassen, also reinen Stickstoff noch zuzugeben und währenddessen halt Stickstoff schon einzubauen und den nicht erst später zu implantieren. Okay. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann ihn aber auch implantieren. Also ja. Das sind wieder so die verschiedenen Varianten, die man da probieren kann. Ja. Okay, das Implantieren machen wir hier nicht, aber das Delta-Doping probieren wir also halt. Also man kann trotzdem im Prinzip Störstellen erzeugen, ja. Auch ohne Implantation. Ja, wobei Implantation natürlich den schönen Effekt hat. Also eigentlich ist keine Lösung davon, kann man sagen, die richtige, sondern es ist wieder die Frage, was man möchte. Ja. Wenn man das jetzt implantiert mit einem kleinen Teilchenbeschleuniger, hat man eine sehr hohe Auflösung, relativ gut in der Tiefe über die Energie, die man benutzt zum Implantieren, bis hin zu halt die, wie nennt man es? Hier XY-Richtung, wo man es implantiert. Lateral. Genau, lateral, danke, das habe ich gesucht, das Wort. Die Auflösung. Allerdings hat man, wenn man mit höheren Energien implantiert, also tiefer implantieren möchte, das Problem, dass man natürlich die Schicht, die auf dem Weg des Stickstoffatoms liegt, natürlich das Gitter auch zerstört teilweise. Ja. Und dann hat man, wenn man jetzt Delta-Doping zum Beispiel betreibt, wieder den Schaden. Man weiß zwar nicht genau, wo das Lateral ist, man kann die Tiefe aber relativ gut abschätzen und das da drüber ist halt nicht kaputt. Die schöne Variante, also das Interessante ist jetzt, die Sachen mal zu kombinieren. Beziehungsweise mal was mit einer niedrigen Energie nicht ganz so tief zu implantieren und dann nochmal mit Diamant halt wieder drüber zu wachsen. Ja. Und dadurch die Entfernung zum Beispiel zur Oberfläche zu variieren, ohne die Energie fürs Implantieren zu verändern. Ja. Übrigens musst du beim Delta-Doping nachher auch, da hast du erstmal nur den Stickstoff im Gitter. Ja. Du musst auch noch die Störstellen, also die Leerstellen einbringen. Da machst du dann typischerweise mit Elektronenbeschuss. Also schießt du mit Elektronen auf, um dann noch Fehlstellen oder Leerstellen einzubringen. Aber da musst du ja dann, ach nee, das war die Sache, dass die hinterher wandern. Ich wollte gerade sagen, du musst ja dann den Stickstoff treffen, musst aber gar nicht. Genau. Okay. Genau, die, lässt sie nachher wandern und die finden sich, die wollen sich selber binden. Ja. Also die Endstelle und die V-Stelle wollen sich treffen, ja. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, könnt ihr das alles? Ein ganz eindeutiges Nein. Aber das ist eigentlich fast eine grundlegende Antwort für alle Fragen der Grundlagenforschung im Moment. Die Grundlagenforschung im Bereich der Naturwissenschaften ist so komplex geworden, dass eigentlich kaum noch jemand alles machen kann. Du bist gezwungen, und das ist auch sehr gut, zu kooperieren, dir Partner zu suchen, die sich mit manchen Sachen einfach besser auskennen, weil sie es schon länger machen. Ist klar. Genau dieser Grundgedanke ist ja auch der Gedanke hinter Zenide, unserem Zentrum für die Nanotechnologie. Es gibt einfach unheimlich viele Expertisen, die verteilt sind in diesem Bereich. Und wenn man die zusammenbringt, kann man sehr erstaunliche neue Sachen machen. Mhm. So wie eben die NV-Zentren im Diamant. Also wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Diamant, aber und die Hochzeit des Diamants ist eigentlich vorbei. Als man angefangen hat, künstlich Diamanten herzustellen, da dachte man, okay, das ist das neue Material. Der Diamant kann Silizium ablösen, wenn man es nur dotieren kann, weil es einfach tolle Eigenschaften hat. Da wollten alle künstlich Diamanten herstellen. Das ist dann so ein bisschen abgeflaut, als man gemerkt hat, oh, so einfach ist es dann doch nicht und kostet auch alles Geld und die Prozesskontrolle ist alles nicht so einfach. Und jetzt erlebt sie halt plötzlich wieder so eine Renaissance und das ist natürlich für uns wahnsinnig spannend, weil wir diese gesamte Expertise haben, den Diamant herzustellen. Und plötzlich kommt diese Idee, hör mal, Diamant wäre einfach ein super Material, um da Spin-Zustände drin zu untersuchen. Mhm. Das wäre eine super Basis, wenn man dieses Material herstellen kann und da gezielt NV-Zentren einbringen kann. Mhm. Da sind wir ganz begeistert von, dass wir dieses alte Material, für uns alte Material, plötzlich für so eine absolut neue Idee, neue Technologie einsetzen können. Ja. Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Ja, ja. Da sind wir wieder bei deiner Promotion, Reinhard. Zu der Frage, was ich hier tue, wenn ich reinkomme, also wenn ich morgens zur Arbeit komme, Nummer 1, deinen Rechner in Ordnung bringen. Nummer 2, deine Post holen. Ja. Yes. Verrat nicht alles. Ja. Bei der Frage, was ihr hier den ganzen Tag tut, hatten wir ja auch das Thema Charakterisierung. Welche Möglichkeiten habt ihr denn, eure Produkte hier zu charakterisieren? Ja, sind wir eigentlich wieder bei Reinhards Slam. Ne? Du sagst ja in deinem Slam sowas, wenn Physiker nicht wissen, was sie tun sollen, schießen sie mit dem Laser drauf. Ja. Das ist im Grunde genommen das, was wir hier machen. Ja, also ja, es ist ja im Grunde. Naja gut, wir können halt alle möglichen, also das ist wirklich ein trivialer Ansatz von Physikern, ist, wir nehmen alles, was alle wir mögliche an den Strahlung. Kennen. Ja. Das fängt, also sind nicht nur Laser, sondern Röntgen. Auch normales Licht oder Röntgenstrahlung oder alles Mögliche können wir erstmal auf unser Material schießen. Ja, und gucken, was dann zurückkommt. Genau. Ja, genau. Daraus lernst du dann schon mal was, je nachdem, was du verschiedene bekannte physikalische Effekte, die es dann gibt, also verschiedene Arten der Lichtstreuung zum Beispiel oder verschiedene Arten der Streuung von Röntgenstrahlen, die dann Auskunft geben über die Kristallstruktur oder über die chemische Zusammensetzung oder die Bindungsstruktur und im Grunde alles, was man so an Analytik an der Uni zur Verfügung hat. Also ich meine, das ist, wie wir gerade schon sagten, da kommen wir zum nächsten Punkt, es ist nicht nur unglaublich komplex geworden, solche Sachen halt zu erforschen, sondern auch unglaublich teuer. Also die Geräte, so eine Analytik kann sich eigentlich eine Gruppe alleine gar nicht leisten, sondern jeder hat eine gewisse Expertise auch und einen gewissen Gerätepark, kann man sagen, und man tauscht sich dann aus. Mhm. Also selbst Gruppen, die eigentlich mit dem Thema an sich nichts zu tun haben, sind aber spezialisiert, jetzt sagen wir mal, auf dem Gebiet der Röntgenbeugung. Da nimmt man seine Proben, geht dahin, fragt, könnt ihr das mal mitmessen? Dann messen die das mit und genau so misst man von denen dann halt mal Proben, wenn die irgendwas anderes gemessen haben möchten. Also um es zusammenzufassen, ihr habt hier verschiedene Strahlungsquellen und verschiedene Detektoren. Ja, kann man so sagen, ja. Und was könnt ihr dann damit rausfinden? Also nehmen wir mal an, ihr wollt Graphen machen. Könnt ihr dann damit rausfinden, ob es jetzt wirklich nur eine Atomlage dick ist? Zum Beispiel. Also wir können alles rausfinden und wenn man sagt alles, dann da fragt man sich natürlich, was soll das bedeuten? Naja, was kann es bedeuten? Einmal wollen wir natürlich lernen, welche Atome haben wir überhaupt in unserem Material? Ja. Ist es nur Kohlenstoff oder ist es auch was anderes? Das heißt, wir können chemisch analysieren, was ist drin? Und dann können wir analysieren, wie ist es angeordnet? Mhm. Also in welchem Kristall? Oder mit welchen Bindungen, also wie sind die Kohlenstoffatome miteinander verbunden? Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, jetzt, wenn du dir den Diamant anschaust, dann hast du dieses perfekte Kristallgitter. Wenn du da mit Röntgenstrahlen drauf schießt, Elektronen, dann werden die gebeugt an diesem Gitter, so wie Licht an einem optischen Gitter gebeugt wird. Und daraus lernst du, wie perfekt der Diamantkristall ist. Ist der verzerrt? Ist der irgendwo gestaucht oder ist der völlig relaxiert, entspannt? Ist vielleicht doch irgendwo noch eine Korngrenze drin oder irgendwie eine Verschiebung oder so. Wie groß sind die Kristalle, wenn wir bei einer dünnen Schicht sprechen? Sind die Kristalle groß? Sind die klein? Wie sind die orientiert? Wie liegen die im Raum? Das kannst du alles mit Röntgenstrahlung beispielsweise bestimmen. Ach, das kriegt man so genau raus dann tatsächlich. Ja. Hm, okay. Wenn es, weil du gerade angesprochen hast, um Graphen geht, dann würde man beispielsweise mit Raman-Spektroskopie arbeiten. Das ist ein Laser, da schießt man mit dem Laser auf die Schicht, auf die Graphenlage. Und das Laserlicht hat die Eigenschaft, wenn du die richtige Wellenlänge wählst, dass das diese Moleküle oder die Bindung in diesem Graphen anfangen zu schwingen. Und zwar charakteristisch zu schwingen. Dieses Schwingen kannst du detektieren, also dieses Schwingen nimmt dir Energie weg von dem Laserlicht. Ja. Das kannst du messen. Und welches Licht dann weggenommen wurde, welche Frequenz dann gedämpft wurde oder verstärkt wurde, daraus lernst du etwas über diese Graphenschicht. Und das ist ein extrem empfindliches Verfahren. Da kannst du tatsächlich unterscheiden, ob du eine Lage Graphen hast, ob du zwei hast, das Spektrum sieht völlig anders aus, ob du drei oder vier Lagen hast, das kannst du alles mit Raman-Spektroskopie bestimmen. Ist das Doppler-Effekt oder ist das was anderes? Nee, das ist ich meine, wenn es anfängt zu schwingen, dann hat man ja Bewegung. Wie würde man das, hatte mal ein schönes Bild dafür. Also wenn ich irgendwie Licht auf irgendwas drauf gebe, das sich bewegt und ich messe, was zurückkommt, dann kriege ich doch einen Doppler-Effekt. Das ist ein bisschen so, wie wenn du durch gefärbtes Glas schauen würdest, dann siehst du ein anders gefärbtes Licht, was zurückkommt. Und warum ist das Licht anders gefärbt? Weil du eine Frequenz verloren hast im Glas. Das wurde absorbiert. Die Energie wurde dir genommen, deswegen ist das Licht dann ein anderes. Oder? Gefällt dir nicht so, das Bild? Weiß nicht, nee. Nicht so na gut, du, ja, okay. Ah, ich weiß gar nicht, geht das nicht auch schon wirklich so in die Richtung Doppler-Effekt? Ist das, ich bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht so ganz sicher. Ich weiß, das eine ist Stokes und das andere ist Rayleigh-Streuung oder so. Ey, gut, Doppler-Effekt ist ja... Ja, das ist also, falsch. Also Doppler-Effekt wäre ja, ein Objekt bewegt sich von dir weg. Richtig. Und deswegen wird die Frequenz eine andere. Genau. Ne? Weil bei der Molekülschwingung, die schwingt ja von dir hin und zurück, dann müsstest du ja ständig eine Frequenzverschiebung sehen. Also du müsstest quasi mit einer höheren Frequenz draufstrahlen, als dieses Ding schwingt, oder? Um das mitzukriegen. Ja, also beim Doppler-Effekt wäre ja, du strahlst drauf und mal bewegt sich das Molekül auf dich zu, genau. Dann wäre es eine blaue Verschiebung, mal geht es zurück, dann wäre eine Rotverschiebung und da passiert die ganze Zeit und dann würdest du als Detektor natürlich ständig sehen, blau-rot, genau, da sehen genau, Schwingung. Ja. Ja, genau, das ist aber ist nicht, so nicht. Genau. Ach so, ich kriege im Prinzip immer nur eine Farbe zurück. Ja, du strahlst mit einer Wellenlänge drauf. Die wird reflektiert, regt dabei aber eine Schwingung an und verliert dadurch Energie. Ja, okay. Und dadurch hast du die Reflexion, die zurückkommt, hat weniger Energie. Oder wenn du gerade eine Schwingung anregst, die halt Energie halt zurückgibt, dann... Ja, vielleicht ist es doch. Aber dann hast du ja doch immer rot-blau, ja, wenn es so ist. Stokes und Anti-Stokes. Ne? Ja. Wissen wir nicht, muss aber auch schon. Ja, vielleicht interessant. Vielleicht könntest du das wirklich sagen. Genau davor hatte ich Angst. Okay, bei diesen ganzen Charakterisierungsverfahren untersucht ihr aber nicht dann die Eigenschaften, die dann am Schluss für den Anwendungsfall interessant sind. Also Beispiel, irgendwas beschichten, damit es härter wird. Ihr macht dann keine Härtetests von diesem beschichteten Objekt. Doch, machen wir zum Teil auch, okay. Weil wir relativ anwendungsnah sind. Wir haben Apparaturen, die auch beispielsweise die Härte messen. Das ist so ein Indenter, so eine Spitze, die du reindrückst ins Material und du guckst, mit welcher Kraft wird gegengedrückt quasi von der Schicht. Das machen wir auch. Wir charakterisieren recht umfassend unsere Schichten, unsere Materialien von der reinen physikalisch-chemischen Zusammensetzung bis zu solchen Anwendungsfragen oder Wärmeleitfähigkeit, hatte ich gerade schon einmal gesprochen, interessiert uns zum Teil. Es ist dann je nachdem, welches Ziel man hat oder was man für eine Schicht macht, natürlich auch immer die Frage, was einen überhaupt interessiert. Weil wenn ich verschiedene Diamantsubstrate mache mit verschiedenen, leicht verschiedenen Zusammensetzungen, werde ich zum Beispiel nicht jedes Mal die Wärmeleitfähigkeit messen, weil die mich für meine Anwendung nicht interessiert. Mhm. Oder sich nur so gering variiert, dass es eigentlich im Messfehler quasi untergeht. Ja, okay. War es das zum Thema Charakterisierung? Ich glaube, sonst hätte ich noch eine Frage zum Thema Anwendung. Und zwar, Nikolas, du hattest ganz am Anfang von diesen Energiethemen gesprochen. Da haben wir noch gar nicht vertieft. Ja, also grundsätzlich hatte ich, also wir haben es jetzt bisher unsere Schichten sehr, sehr physikalisch-chemisch betrachtet quasi, die Herstellung und die Charakterisierung. Aber ich hatte schon gesagt, wir machen zwar Grundlagenforschung, aber wir forschen schon immer mit einer Anwendung im Hinterkopf oder häufig. Und du hattest ja schon gefragt, okay, in welche Richtung forscht ihr? Also welche Möglichkeiten habt ihr? Und wir hatten uns als Konsortium hier an der Universität Duisburg-Essen vorgenommen, eine Frage, die wir lösen wollen oder wo wir Lösungshilfe liefern möchten, ist eben die sind Energiefragen. Also wie wollen wir den Energiehunger unserer Gesellschaft lösen in der Zukunft? Da hat sich eben dieses Institut hier formiert, das Netzgebäude, wo wir eben mit solchen oder an solchen Anwendungen arbeiten. Was wir beispielsweise gemacht wird oder was wir machen, vielleicht bringe ich sofort ein Beispiel für unsere Anwendung. Graphen ist sicherlich ein interessantes Thema, wenn du darüber nachdenkst, wie Energie beispielsweise effizient gespeichert wird. Eine Methode sind Kondensatoren, wo du kurzfristig Energie speichern kannst. Kondensatoren, die Leistungsfähigkeit von so Kondensatoren berechnet sich darüber, wie groß die Fläche ist, auf der du Ladungsträger speicherst und wie weit die Kondensatorplatten voneinander entfernt sind. Wenn du jetzt an Graphen denkst, siehst du hast dieses perfekte Material, dieses perfekte zweidimensionale Material, was du relativ eng übereinander stapeln kannst. Und damit Kondensatoren bauen kannst, die nur hohe Kapazität hoffentlich haben. Das ist beispielsweise so eine Anwendung, wo du ein Material hast, woraus du sofort eine energiespezifische Anwendung generieren kannst. In dem Institut, das sind jetzt nicht wir, sind Menschen damit beschäftigt, Silizium zu optimieren für Solarzellen. Die benutzen Nano-Silizium und versintern die zu neuen Strukturen, um daraus effizientere Solarzellen zu machen. Oder wir mit unserem Diamant, vielleicht noch ein Beispiel, wir versuchen den Diamant, den Nano-Diamant für thermoelektrische Anwendungen zu benutzen. Thermoelektrik ist ein interessantes, oder thermoelektrische Materialien sind sehr interessant, weil die in der Lage sind, aus Temperaturunterschieden Strom zu erzeugen. Es gibt relativ viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo du viel Temperatur erzeugst, die völlig sinnlos verpufft. Ja. Zum Beispiel der Motor deines Autos, mit dem du hier heute Morgen oder heute hingefahren bist, der wird vor allem erstmal nur heiß. 60% der Energie, die du verbrennst von diesem teuren Benzin und immer knapper werdenden Benzin, der geht in Wärme verloren. 40% benutzt du, um vorwärts zu fahren, der Rest verpufft. Wäre natürlich schon interessant, eine Möglichkeit zu haben, diese Wärme irgendwie zu recyceln, wenn du so willst. Thermoelektrische Materialien sind eben genau ein Material, was das tut. Also sieht einfach nur ein heißes Objekt und eine kalte Außenluft und kann aus dieser Differenz Strom erzeugen. Mhm. Du könntest also einen Teil von dieser sinnlos verbrannten Energie nutzen, um die wieder zu gewinnen, um dein Radio im Auto zu spielen oder die Bordelektronik zu versorgen. Du brauchst, also dieser thermisch-elektrische Effekt ist ganz, ganz einfach erklärt. Wenn du ein Material hast und du machst die eine Seite heiß, das kann jetzt jedes Material sein, völlig egal, Kupfer, eine Kupferstange. Du machst die eine Seite sehr heiß und die andere Seite sehr kalt, dann hast du im Kupfer hast du Ladungsträger, Elektronen, die den Strom erzeugen. Und die Elektronen auf der Seite, die sehr heiß sind, die sind sehr beweglich. Ja. Und auf der kalten Seite, die sind sehr träge. Das heißt, die auf der heißen Seite, die bewegen sich rüber zu der Seite, die kalt ist. Wenn du auf der einen Seite mehr Elektronen hast als auf der anderen, hast du ein Potentialgefälle, also eine Spannung. Und diese Spannung kannst du nutzen, um energetisch Arbeit zu verrichten. Du brauchst jetzt offensichtlich ein Material, was zum einen eine gute elektrische Leitfähigkeit hast, denn du willst, dass die Elektronen von der einen Seite zur anderen laufen. Du willst aber gleichzeitig auch, dass die Wärmeleitfähigkeit sehr schlecht ist, denn du willst, dass die heiße Seite heiß bleibt und die kalte Seite kalt und du nicht so einen thermischen Kurzschluss hast. Okay, du weißt also, was du für ein Material haben möchtest. So ein Material gibt's aber nicht in der Natur. Mhm. Also etwas übertrieben gesagt, sowas findest du nicht, weil normalerweise die Materialien, die eine gute elektrische Leitfähigkeit haben, sind auch gute Wärmeleiter, wie beispielsweise das Kupfer, was ich gerade erwähnt habe. Und da setzen wir uns drauf und sagen, okay, können wir nicht Materialien erzeugen, wo wir diese beiden Effekte, also die Temperaturleitfähigkeit und die elektrische Leitfähigkeit, völlig entkoppeln können? Mhm. Das sind wieder Nanomaterialien häufig, weil du die Wärmeleitfähigkeit durch diese Nanostrukturierung zerstören kannst. Also sie werden schlechte Wärmeleiter bei gleichzeitig gut bleibender elektrischer Leitfähigkeit. Das ist so eine Anwendung, an der wir arbeiten. Wir haben also unsere Nanodiamantschichten, die wir versuchen zu optimieren für diese spezielle Anwendung. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, weil man muss den Diamant erstmal elektrisch leitfähig machen. Da sind wir wieder bei Fremdatomen, die man einbringen muss, über die wir gerade schon gesprochen haben. Man muss die Schichteigenschaften optimieren, also die Kristallgröße richtig einstellen. Also das ist nicht einfach, da arbeitet man ein paar Jahre dran, aber das ist so eine Anwendung, für die wir unsere Kohlenstoffschichten anwenden möchten. Ja. Das ist ja eigentlich wirklich erstaunlich, oder? Dass es so eine Technologie gibt, die erst so langsam ans Laufen kommt, dass die dann viele verschiedene Anwendungsfälle hat, das ist ja irgendwie klar, aber dass die dann selbst in einem bestimmten Gebiet, nämlich Energieeffizienz, so viele Anwendungsfälle hat, das ist schon erstaunlich. Und so unterschiedlich. Genau, ja, ne? Solarzellen und Kondensatoren und thermoelektrisch. Also und das ist im Grunde genommen auch das, was unseren Job so unheimlich spannend macht. Ich habe mal die Fragen, du warst ja so nett, so einen groben Sendungsplan zu machen. Und die letzte Frage ist, ich will jetzt nicht vorgreifen zum Ende, aber die letzte Frage, und da muss ich schmunzeln, war, womit werdet ihr euch in der nächsten Zeit beschäftigen? Ich kann dir schon sagen, womit ich mich im nächsten Jahr beschäftige. Wir haben auch Projekte, die 2-3 Jahre laufen. Ja. Aber die Frage, was macht ihr in 5 Jahren oder was macht ihr in 10 Jahren, ist schwer bis unmöglich zu beantworten. Und das ist eigentlich fast die Faszination, die die Forschung an der Universität ausmacht. Weil du weißt einfach nicht, was die Experimente morgen ergeben werden und welche Konsequenzen das haben wird auf dein Arbeiten in 2 Jahren. Ja. Weil du natürlich schon neue Dinge findest, hoffentlich, die du nicht abgesehen hast hinter der nächsten Kurve. Und die dich dann wieder auf neue Ideen bringen. Ich hätte vor 5 Jahren eben nicht gewusst, dass ich Diamant für die Thermoelektrik einsetze, weil der Diamant einfach der beste Wärmeleiter ist und per se diese Anwendung eigentlich das völlig Falsche für den Diamant ist. Aber die Nanostrukturierung ermöglicht dir eben dann doch genau dies zu tun. Ja, das ist so das Faszinierende an dem, was wir tun. Und gleichzeitig verändert sich ja die Außenwelt auch weiter und damit kommen eben auch neue Anforderungen ins Spiel. Ja. Neue Ideen auch. Ja. Also beispielsweise Graphen. Ja gut, haben wir denn jetzt ausreichend über den ernsthaften Teil eurer Arbeit gesprochen oder möchtet ihr da noch was hinzufügen? Was heißt denn hier den ernsthaften dann haben wir, Teil? Ja, dann kommen wir dann zum nicht ernsthaften Teil. Dann haben wir diesen kurzen ersten Teil abgeschlossen und können jetzt ausführen. Ja. Willkommen bei Methodisch Inkorrekt. Ja, da schieben wir vielleicht die Kinderuni noch dazwischen, oder? Ja. Tatsächlich, historisch macht es auch Sinn, die Kinderuni davor zu schieben, weil wir, wir haben uns als erstes... Wir hatten schon immer Spaß an Wissenschaft zu kommunizieren. Ja. Die ersten Sachen, die wir so gemacht haben, waren eben so Veranstaltungen, Kindervorlesungen, wo wir Experimente gemacht haben und die erklärt haben für Kinder. Deswegen macht es Sinn, darüber als erstes zu sprechen. Ja, ja, jetzt hast du keine Frage gestellt. Jetzt klingt es so, als würde ich mich hier oder würde ich unser Tun so selber loben, aber wir neben dieser ernsthaften Arbeit macht es uns halt unheimlich Spaß, diese Faszination, die wir haben an unserer Arbeit, auch irgendwie weiter zu vermitteln, insbesondere natürlich an junge Menschen. Weil vor allem, also ich habe zumindest in meinem Freundeskreis oder generell unter Bekannten, Physik hat generell ja ein Imageproblem. Also die Leute sagen, ach nee, das ist langweilig, das ist so aus der Schule kennen die, also ich sag häufig immer sowas wie, Physik fanden die meisten in der Schule schon scheiße. Und das ist aber auch sozusagen für viele der einzige Kontakt mit der Physik, den sie in ihrem Leben haben. Genau, und das ist es ja. Und Physik ist so viel mehr. Es kann so viel Spaß machen. Das ist also, wenn wir so eine Kindervorlesung machen, ist das schon Teil, also manchmal fast wie so eine kleine Zaubershow, weil es halt so viele physikalische Effekte sind, die man so nicht erwarten würde, die faszinierend sind. Und wenn man sowas dann sieht und sich fragt, warum? Und dann halt anfängt, das erklärt zu bekommen oder das halt Kindern zu erklären oder auch Erwachsenen auch sehr gerne. Es macht unglaublich viel Spaß. Und dass man im Studium seltsame Mathe bis zum Abwinken machen muss, das muss das Na gut, da muss man halt durch. Wenn die Begeisterung aber ausreicht, dich da durchzubringen, dann schaffst du alles. Dann. Ja klar, du musst halt wissen, wofür du das machst. Ja. Ja. Und was macht ihr dann in diesen Kindervorlesungen? Viele Experimente. Wir machen das immer so, dass wir immer versuchen, eine Geschichte zu erzählen in so einer Vorlesung. Ja. Also immer uns ein festes Thema nehmen. zugegeben, wir gucken erstmal, was wir in Experimenten haben, aber halt ein Thema und dann Experimente zu diesem Thema machen und versuchen den Kindern dann halt was zu erklären. Eine, zum Beispiel die erste Kinder-Uni, die wir gemacht haben, so eine etwas größere Vorlesung, war der Titel, warum hat ein Raumschiff keine Segel? Und dann haben wir den Kindern halt versucht, erstmal zu erklären, wie funktioniert... Was eine Seele ist. Nicht Seele, was die Seele? Segel. Ach, Segel. Segel, nein. Aber Seele hat ein Raumschiff auch nicht. Nee. Nein, das wäre auch mal Segel. Interessant. Ein Segel. Okay. Warum hat ein Raumschiff kein Segel? Also wir versuchen den Kindern dann sowas zu erklären, so was ist Impuls? Wie funktioniert eine Rakete an einfachen Experimenten? Und dann auch die Frage, so wie muss denn so ein Raumschiff überhaupt aussehen, wenn das im Weltraum existieren kann? Wie ist es denn im Weltraum? Ist es da warm? Ist es da kalt? Ist da Luft? Gibt es da schlechtes Wetter? Oder sowas. Ja. Und da gibt es dann haufenweise Experimente zu, um den Kindern das zu zeigen. Man kann denen zeigen, dass es im Weltraum sehr kalt ist, indem man denen mal zeigt, wie sich verschiedene Materialien, zum Beispiel den flüssigen Stickstoff, verhalten bei minus 200 Grad, dass die Sachen spröde werden, dass es aber auch Materialien gibt, die das problemlos überstehen und ähnliches. Und das war so eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben. Im Folgejahr haben wir dann als Thema Superhelden uns mal vorgenommen. Das hieß dann, war einfach nur Superhelden, hat Spider-Man eigentlich Physik studiert, da hinten steht, der kannst du ablesen. Ah ja. Also dann haben wir uns mal so die ganzen Superhelden vorgenommen, die wir aus unserer Kindheit noch kennen, so aus Comics oder ähnlichem, und die Kinder heute kennen, und mal geguckt, was ist an diesen Superhelden denn super? Was können die denn? Und kann man sowas wirklich? Oder, also Fliegen, Tarnkappe. Genau, Fliegen, Tarnkappe, Sachen einfrieren, was hatten wir ja noch alles, Gedankenkraft und so weiter und so weiter. Also abgesehen davon, dass wir natürlich die Kinder gerne fesseln wollen mit einer Show, deswegen natürlich Experimente abfeuern, ist es, glaube ich, extrem wertvoll, den Kindern diese, im Grunde genommen diesen Mindstate, diese Grundeigenschaft eines Naturwissenschaftlers, dieses ewige Fragen und Erklären wollen, Antworten finden, Kindern das mitzugeben, dass sie sich das bewahren sollen. Hört nie auf zu fragen, sondern macht Experimente, versucht das rauszufinden, versucht euch Dinge selbst zu erarbeiten. Wenn du als junger Mensch das mit auf den Weg kriegst, dann kommst du, glaube ich, ganz gut durchs Leben. Also ein bisschen von dieser naturwissenschaftlichen Haltung, Dinge erklären zu wollen, Dinge verstehen zu wollen auch, nicht müde zu werden, Dinge einfach hinzunehmen, ne? So wie ich hier mit meinem Computer, der Reinhard halt mir den morgens immer installieren muss. Diese Dynamik sich zu behalten, das würden wir eigentlich gerne Kindern mitgeben. Ja. Und warum? Weil wir es ja aus dem eigenen Leben gesehen haben, wie erfüllend das eigentlich ist, was wir machen. Ne? Wir können jeden Tag hier zur Arbeit kommen und spielen eigentlich. Wir machen Experimente und entdecken was Neues oder was Unerwartetes. Das ist eine ganz tolle ein ganz toller Beruf, mit dem man sich sein Leben beschäftigen kann eigentlich. Ja. Wenn du ein paar Kinder davon überzeugen kannst, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, für die ihr Geld zu verdienen. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, und wenn wir nur ein Kind retten haben. Wie lange läuft das denn schon, das Programm? Also ich weiß gar, also ich mache das mit dem Nikolas so seit einem Jahr vor meiner Diplomarbeit, also jetzt so seit 4 Jahren oder so, und Nikolas macht das schon länger. Nicht, aber ein bisschen. Ein bisschen aber seit, okay, aber das heißt, ihr könnt noch nicht sagen, ob ihr schon ein Kind gerettet habt. Nein. Ja, weiß ich nicht. Richtig niedlich wird es, wenn du dann so eine Kindervorlesung gemacht hast und also auch so die etwas größeren, wie gesagt, bei den Unikids und so, und die Kinder dann danach kommen und fragen, ob sie ein Autogramm haben dürfen. Das ist so rührend. Abgesehen davon, was ist noch der Unterschied zwischen jungen Zuhörern und Studenten? Das ist eine gute Frage. Eigentlich sind selbst, also gerade wenn es so in Richtung Experimente geht, sind auch Studenten und auch Erwachsene. Also wir haben mit Kindervorlesungen im Großen und Ganzen angefangen. Dann kamen diverse Sachen noch dazu, so irgendwie Türöffnertag von Sendungen mit der Maus, wo dann halt auch noch kleinere waren, mit ihren Eltern aber auch. Und die Eltern sind genauso fasziniert wie die Kinder. Also im Wesentlichen kann man, glaube ich, sagen, Kinder haben einfach keinen Respekt. Und dann meine ich im positivsten Sinne, die haben keinen Respekt vor komplizierten Fragen, die wollen einfach alles verstehen, die haben keinen Respekt vor Leuten und vor Experimenten. Experimenten. Und das ist ganz toll. Flüssigen Stickstoff auch. Darf ich mal anfassen? Studenten sind schon so ein bisschen verbittert manchmal. Die wissen schon, dass Dinge sehr kompliziert werden können. Ja. Okay. Gut, und die haben natürlich auch, die wissen, dass sie durch die Prüfung müssen. Genau, die sind nicht mehr so, so ein unbeschriebenes Blatt und sie sind nicht mehr von der Neugierde allein getrieben. Die wollen, die erste Frage in Vorlesung ist üblicherweise, was müssen wir für den Schein tun? Das ist klausurrelevant. Ja. Ja. Genau. Ja. Da kommt das wahre Leben wieder ins Spiel. Ja. Aber ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich von einem ähnlichen Grundgedanken getrieben. Warum macht ihr so viele Jahre so erfolgreich und so gut euren Podcast? Weil ihr mit coolen Leuten sprechen wollt. Da hast du heute Pech gehabt. okay, aber ihr wollt tatsächlich nur mit Leuten sprechen oder hast du auch irgendeinen, weil man interessante Leute trifft und die Ideen, die diese Leute haben, auch noch kommunizieren kann. Ja, genau, das sind natürlich schon zwei Effekte. Also so diese Begeisterung und es ist tatsächlich bei den Leuten, mit denen wir sprechen, die sind ja alle begeistert von der Sache und das springt dann auch wirklich so auf einen selber über und wenn man dann selber auch was kapiert, ist es auch schön und natürlich ist es auch schön, wenn man das dann an jemand weitergeben kann. Das sind schon die Welt Effekte. Zu verstehen ist schon eine schöne, bringt einen schon aus dem Bett morgens. Ja. Wenn man wieder ein Stück weiter die Welt verstehen kann, ist schon eine gute Geschichte. Ja. Und damit ihr die Welt noch ein bisschen mehr versteht, habt ihr jetzt noch methodisch inkorrekt angefangen, weil jetzt könnt ihr auch euch mit Sachen beschäftigen, die ihr vorher nicht so im Fokus hattet. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, also im Grunde genommen liest man ja als Naturwissenschaftler immer schon Paper und man versucht ja auch, weil wir gerade schon davon gesprochen haben, man versucht ja immer auch ein bisschen rechts und links zu gucken, weil da könnten ja Anwendungen für die eigene Forschung kommen. Das heißt, wir haben schon immer Paper gelesen und wir haben schon immer uns dann in der Mensa mittags ausgetauscht und gesagt, hast du das Paper auch gelesen? Da hat einer das und das gemacht. Mhm. Ist ja interessant. Mhm. Und der Grundgedanke von methodisch inkorrekt war eigentlich nur, lass doch ein Mikro hinstellen, dann können die anderen das auch noch hören. Ja. Wir nehmen das einfach mal auf, wenn wir über diese Paper, die wir gelesen haben, reden. Vielleicht interessiert es ja noch irgendwen anders. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, dann kann man, also man merkt das auch, wenn man die Folgen von Anfang an mal durchhört, dass es hat sich nicht sehr viel geändert eigentlich. Die sind immer noch so, also wir sind jetzt bei 21 Folgen oder so. 24 Folgen? 25 Folgen. Also jetzt so ein Jahr ungefähr dabei. Und es ist im Großen und Ganzen eigentlich immer noch so, wie es am Anfang war. Was uns selber sehr freut, weil es uns selbst immer noch Spaß macht, ohne dass wir irgendwie viel verändert haben. Es gibt immer noch jede Woche, wenn wir es hinkriegen, irgendwie ein kleines Experiment dazu, weil wir das auch immer wichtig fanden und auch interessant hat, so Klugscheißer-Partywissen für zu Hause, damit man was zu mitnehmen hat. Der Grundgedanke ist eigentlich... Du hast einen anderen Grundgedanken als ich? Ja, was ich immer schade finde, ist, das war gar nicht geplant, aber ich hatte gerade bei den Kindern schon über Respektlosigkeit gesprochen. Der Grundgedanke war eigentlich diese Scheu und Leute diesen Respekt vor der Wissenschaft. Mhm. Wir dürfen da nicht mitreden, weil wir haben ja Biologie nicht studiert oder wir haben keine Physik studiert. Das finde ich eigentlich wahnsinnig schade, weil eigentlich erstens ist es die Aufgabe der Wissenschaft, den Leuten das so zu erklären, dass sie das auch verstehen, was wir hier in der Universität machen. Und zweitens sollen die Leute sich Gedanken machen, die sollen auch über die Naturwissenschaft reden, selbst wenn nicht alles stimmt, wie sie sich das erklären. Wie bei uns ja auch nicht. Genau, und das war halt der Grundgedanke. Wir setzen uns einfach hin und wir erzählen, obwohl wir keine Ahnung von Medizin haben, sagen wir, versuchen wir uns trotzdem das so einigermaßen zusammenzubauen, wie das wohl ist. Selbst in der Physik sind die Felder ja teilweise so weit von unserem eigenen Arbeits- und Wirkungsfeld entfernt, dass wir uns schwer tun, die Konzepte der Quantenmechanik darzustellen. Ja. Aber das kommt auch gar nicht drauf an. Deswegen heißt ja unser Podcast auch methodisch inkorrekt. Es kommt darauf an, dass man darüber redet, damit man sich darüber Gedanken macht. Ob das am Ende alles richtig ist, ist erstmal völlig egal. Wenn man ein Stück weit verstanden hat, wie die Welt, was die Welt zusammenhält, dann ist man einen Schritt weiter abends. Ja. Und das war eigentlich für uns so ein bisschen der Aufhänger, zu sagen, die Forschung kostet ja auch viel Geld in Deutschland. Ne? Und zu sagen, dieses Geld geht nicht irgendwo hin und verbrennt irgendwo. Und da werden vielleicht irgendwelche Bücher geschrieben, aber das ist es dann auch. Sondern da passieren extrem spannende Dinge, ne? die eigentlich, also ich finde meine Arbeit faszinierend. Und ich glaube, ich kann Leuten klar machen, dass das auch für andere Leute faszinierend ist. Und so wird in jeder Universität in Deutschland extrem spannende Sachen gemacht. Und das muss nach außen kommuniziert werden einfach. Weil erstens werden wir von den Steuerzahlern finanziert, die Leute bezahlen uns. Und die haben verdammt nochmal auch ein Recht, dass wir denen erzählen, was wir damit Spannendes machen mit dem Geld. Und dann auch bitte so, dass sie es verstehen. Genau, ja. Ohne irgendeinen großen, mit so einer Arroganz der Wissenschaft oder mit so einer Distanz der Wissenschaft. Lerne erstmal deine Quantenmechanik, dann reden wir über Physik. Nee. Sondern das ist völlig... Da darf es keine Grenzen geben. Mhm. Jeder darf und soll über Wissenschaft sich Gedanken machen, über Naturwissenschaft. Deswegen sprechen wir mit Kindern, deswegen machen wir methodisch inkorrekt und deswegen werden wir nicht müde, miteinander über Naturwissenschaft zu sprechen, aber auch mit jedem, der es hören will. Ja. Und wie findet ihr die Paper, die ihr da bespricht? Manchmal sehr lustig. Nee, wie ihr die ausfindig macht. Also finden. In der großen Paper-Datenbank. Ja, das ist so eine Mischung aus Google. Also, ja, gut, also Blogs halt im Großen und Ganzen. Also irgendwelche, also man liest Wissenschaftsblog, irgendwelche Technikblogs. Wenn wir mal versuchen, thematisch eine Sendung zu machen, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, als wir in Indien waren, dann schmeißt man halt Google an und guckt mal, was so in Indien in letzter Zeit, so in den letzten Jahren so an lustiger oder interessanter Forschung rausgefallen ist. Aber wenn du dir mal so anguckst, worüber wir sprechen, dann ist halt häufig, sind das schon Nature-Artikel oder Science-Artikel. Ja. Also in letzter Zeit sehr häufig Journals. Nature. Ja. Es gibt da so eine Serie, die sich durchzieht. Da greifen uns halt schon die großen Themen, Science und Nature, da blättert man als Naturwissenschaftler jede Woche eigentlich mal durch, um zu gucken, gibt es neue Trends, gibt es da faszinierende Themen. Und dann muss man natürlich auch sagen, picken wir uns schon so die Rosinen aus, wo man sagt, okay, da kannst du auch eine Story draus machen, weil wir wollen natürlich schon unterhalten auch irgendwo. Also die ganz langweiligen Sachen würden wir dann vielleicht weglassen, da machen wir schon. Ja. Und wie viel müsst ihr aussortieren? Weil ihr es selber so wenig kapiert, dass ihr einfach überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr den Fall habt, aber ich kenne das von mir selber. Manchmal liest man irgendwas und hat schon Schwierigkeiten rauszufinden, um was es natürlich überhaupt geht. Und das könnte man einfach gar nicht rüberbringen. Bei mir ist das häufig so, dass ich ein Thema, also was heißt häufig, es passiert des Öfteren so, dass ich ein Thema finde, wo ich denke, boah, super interessant, klingt super gut, nimm mir das Paper, fang das Paper an zu lesen und merke an der Seite, nee, das ist deutlich über meinem Horizont, ich muss was anderes nehmen. Ja, also das passiert mir auch, keine Frage. Ich versuch's, also selbst bei Sachen, die ich nicht so verstehe, da hört man in der einen oder anderen Folge auch aus, versuche ich das trotzdem noch irgendwie, soweit wie ich es verstehe, zu erklären, das zu machen. Also ich schmeiß nicht direkt jedes komplett weg, nur, also wenn ich das eine oder andere nicht verstehe, ist nicht ganz so schlimm, aber wenn ich wirklich gar nichts verstehe, dann das kommt natürlich auch vor, reichlich. Okay, das beruhigt mich dann, ja. Das ist auch ein Grund, warum wir das machen zum Beispiel. Ich meine, wir haben beide Physik studiert und trotzdem, sobald, wie du gerade schon sagst, sobald irgendwas halt von unserem Themengebiet halt weggeht oder speziell jeder von seinem eigenen Themengebiet weggeht, wird es halt sehr schnell, also sehr schnell sehr dünn, hört sich jetzt auch scheiße an, aber das kann sehr schnell sehr dünn werden. Das ist halt, das ist normal, das geht jedem so. Und das zu vermitteln, ist jetzt nicht nur für Schüler oder so, sondern auch für andere Studenten, die das hören oder andere Doktoranden. Ja. Ich bin immer super froh, wenn ich mich mit anderen Doktoranden unterhalte und die so meinen so, ja, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was ich hier mache. Das so, also es ist nicht so, dass man nicht komplett keine Ahnung hat von dem, was man macht, aber es ist halt so menschlich normal. Es war für mich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, als ich so auf den ersten Konferenzen war, andere kochen auch nur mit Wasser. Also auf den ersten zwei Konferenzen, auf denen ich war, war ich unglaublich deprimiert danach, weil ich mir dachte, ich kam mir immer so ein bisschen vor wie so ein Höhlenmensch, der mit einem Stock auf dem Stein rumhaut, während die anderen die fancy Physik machen. Aber nach einer Zeit kriegt man so raus, die tolle Schicht oder die tollen Ergebnisse, die die hatten, war wahrscheinlich auch nur, weil einer übers Messgerät gestolpert ist oder so und durch Zufall gerade im Moment den richtigen Knopf gedrückt hat. Okay, das ist natürlich schon wieder... Ich distanziere mich jetzt hier gerade von der Arbeitsweise von der Rennsport. Das ist natürlich nicht immer so, aber sowas kommt halt vor. Ja. Es ist komplett normal, dass man nicht alles hundertprozentig versteht und alles weiß. Ja. Also, ja, und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem immer wieder faszinierend, wie ihr auch Themen, die jetzt gar nicht in eurem Fokus liegen, also Medizin oder Biologie oder sowas, ziemlich gut auf den Punkt bringen kann. Wir versuchen es so gut es geht und hoffen, dass es niemandem auffällt, wenn es falsch ist. Nein, es ist schon immer, also ich stecke ja immer unglaublich viel Vorbereitung in diese Sendung. Der Nikolas nicht immer, aber Nee, aber das ist doch im Grunde genommen genau der Punkt. Ja. Wenn du, und das, was wir auch vermitteln wollen. Wenn dich irgendwas interessiert, also wenn du so ein Paper siehst und das interessiert dich einfach, warum auch immer. Ne? Also neue Krebsforschung, da ist ein Medikament gefunden worden und das interessiert dich. Dann ist das nicht irgendein Voodoo-Kram, der nicht zu verstehen ist, sondern wenn dich das interessiert, verliert den Respekt, versucht mal zu verstehen, dir zu erarbeiten, was die Leute da gemacht haben. Genauso wie der Reinhard gerade sagt, die haben halt irgendwie mit Wasser gekocht. Ja. Oder Stammzellen in Säure, Zitronensäure. Ja. aber du wirst es mehr oder weniger verstehen können. Ja. Verliert den Respekt vor der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ganz toll, die machen ganz tolle Sachen, aber man braucht davor absolut keine Angst zu haben, weil das einfach das sind halt Leute, die sich lange mit einem Thema beschäftigen. Das wird extrem komplex, wenn man ins Detail reingeht. Aber die Grundideen zu verstehen, das kann jeder. Ja. Und so versuchen wir uns halt dieser Medizin oder Biologie zu nähern. Ja. Und das ist der Grundgedanke hinter methodisch inkorrekt. Keine Ahnung haben ist okay. Aber man sollte wenigstens versuchen ja, zu verstehen. Ja, und wie lange braucht ihr dann, um ein Thema vorzubereiten? Also ich weiß, das schwankt sehr stark. Ja, aber ja. Schwankt sehr stark. Reinhard fängt so, ja, wir nehmen so um 17 Uhr auf, ne? Montags abends. Reinhard fängt dann schon so, wenn es drängt, um 16 Uhr. Ich habe mich gebessert. Mittlerweile mache ich das samstags davor. Na, ist ganz schwer zu sagen natürlich. Ja. Also das hängt stark davon ab, wie weit die Themen von dir selber entfernt sind. Oder Es hängt auch stark davon ab, was es für Themen sind tatsächlich. Ne? Ja. Also manchmal ist ja auch ein Thema, also manchmal ist ein Thema dabei, das extrem dankbar ist. Da liest du einen Artikel, dazu noch das Paper und du hast eine Seite mit Notizen und kannst dazu eine Stunde erzählen. Und dann hast du manchmal Paper, die, also beziehungsweise Themen, die im Grundgedanken prinzipiell interessant sind, wo aber nicht so viel passiert ist, wo man sich halt überlegen muss, so, okay, wie verpacke ich das Ganze, wie kann ich das ordentlich rüberbringen? Oder wie viel habe ich davon verstanden? Also das Lesen und Suchen von Papern machst du so nebenbei, ne, weil du immer mal wieder Literatur liest. Die reine Vorbereitungszeit, ich weiß nicht, also bei dir, also sind sicherlich einige Stunden, sagen wir mal, also bei mir jetzt so mit dem Sendungsplan und Experiment raussuchen, bis zu 3-4 Stunden bin ich damit beschäftigt. Manchmal passiert es aber auch so, dass man irgendwo über irgendwas stolpert, dass wir, jetzt weiß nicht, dann sehe ich irgendwo ein Experiment und sage mir so, pff, ja, das ist super, das könnte man mal nehmen oder so und das nimmt man dann mit in die nächste Sendung, sucht ein bisschen was dazu raus und viel, also das meiste, also wir haben zwar immer einen Sendungsplan, jeder von uns hat mehr oder weniger viele Notizen, ich eher weniger, weil ich, ja, okay, ich kann sowas nicht. Das meiste entsteht irgendwie auch so im Dialog, also dass man sich halt drüber unterhält und dann anfängt drüber nachzudenken und zu überlegen und... Das ist natürlich ein entscheidender Punkt bei euch. Also ich glaube, mit einer Person würde das nicht funktionieren. Nee, glaube ich auch nicht. Das wäre dann schnell anstrengend, glaube ich, wenn einer referieren würde über irgendwelche Paper, dann wärst du halt bei so einem Vorlesungsformat. Das haben die Leute schon genug, wenn sie in der Schule sind oder wenn sie im Studium sind. Wir haben halt eher so, eben wie ich gesagt habe, wir haben uns schon immer über Wissenschaft unterhalten und jetzt steht halt nur ein Mikro in der Mitte. Wir diskutieren halt offen über die Möglichkeiten dieser Forschung oder dieser, der Dialog ist es. Ich glaube, wir funktionieren als Podcaster-Team, glaube ich, ganz gut. Kann man, glaube ich, also zumindest macht es uns Spaß. Ja. Also mir als Zuhörerin auch. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. In diesem Sinne müssen wir ja hoffen, dass Reinhards Promotion noch möglichst lange dauert. Ich bemühe mich weiterhin abzulenken. Hier festzuhalten. Weil wir müssen ja auch noch erfahren, wie die Sache mit dem Herrn Vacanti ausgeht. Oh ja, da bin das ich auch kann ruhig. Sich ja auch noch hinziehen. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Wir sind gespannt. Ja, wir bleiben dran. Ja. Wunderbar. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Fällt euch noch was ein? Ich glaube, wir sind durch. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank für den Besuch. War super. Ja. War schön, mal in einem anderen Podcast zu reden. Sehr schön. Danke gut. Dir. Komplett ohne Vorbereitung. Ja. Stimmt, ja. Ja, aber ich diesmal gemacht. Ja, deshalb. Alles klar. Dankeschön. Danke. Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, es ist rübergekommen, dass wir ein sehr unterhaltsames und interessantes Gespräch hatten. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, wie begeistert und leidenschaftlich die beiden an ihren Themen forschen und auch versuchen, das zu vermitteln. Das ist ja auch das, was man in methodisch inkorrekt ganz deutlich merkt. Insofern hier nochmal die Empfehlung, hört euch methodisch inkorrekt einfach mal an.